So, jetzt müssten wir live sein ohne Musik. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Kann der Chat uns hören? Kann der Chat uns hören? Man weiß es, Munkel. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Schauen wir doch mal, ob uns die GEMA hören kann. Habt ihr das nicht gehört? Ich wollte sowieso wieder gehen. Das sind alles Kranke hier. Hilfe! Da passt du doch dazu. Ist doch alles. Ah, nein! Bob, wir sind alle vegan, Bob. Ist alles nur vegan. Ah, ja, okay. Ja, das stimmt. Alles vegan. Bob, ich habe heute was gelesen über Veganer. Da musste ich spontan an dich denken. Das kann ich jetzt aber nicht live sagen. Das geht nicht. Ach, wir sind schon live? Ja. Ja. Dann nehme ich das mit den Kranken zurück. Das muss schon ich dir spät. Mal so sagen. Mich hat's bald geschmissen vor Lachen. Tja, ich muss jetzt mal gucken, ob wir uns hier angehören. Warte mal, vom Chat kommt ja nichts. Warum kommt da nichts? Da ist keiner. Ah, okay. Das wundert dich doch nicht. Okay, wir hören uns. Ich höre mich. Cool. Wenn du alles doppelt sagst, kein Wunder. Reden wir von der Lautstärke so okay und dazu leise, zu laut. Lauber. Oh, der Nachtzug, Alter. Habt ihr das gesehen auf Twitter? Nee, was denn? Ich poste im Chat. Watch. Wo hat er denn getwittert? Auf Twitter? Ich habe nämlich auch nichts gesehen. Der hat auf Twitter getwittert. Er ist so einer, also. Wie kann der? Schau mal im Chat, im Teamspeak. Ich poste es noch im Chat. Fällt mir nichts mehr ein. Es müsste dann also ein rotes werden, gell? Oh, mit einer schönen Brusttasche, schau. Aber wie? Der Bauchtasche, besser gesagt. Der Bauchtasche, ja, ich mach's nur dein Brust. Auch schöne Schuhe, der reden an. Aber wirklich. Was ist das denn, der Handy-Gebetsbibel oder was? Das ist das Ratinger Handbuch. No? Hast du das noch nicht? Das ist das. Das, wenn es mir ist, das kleine schlaue Buch oder so. Von Tick, Trick und Track, oder wie? Hallo, Muffelewuff, ich glaube schon, ja. Hi, Muffelewuff. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo, der Mufflewuff. Jawohl, ich muss den Zimmerbrunnen noch ausmachen, oder? Ja. Den Zimmerbrunnen, aber schmeiß vorher noch einen Cent rein und wünsch dir was. Ja, der ist nicht sehr tief. Also, kommen wir die Füße rein, ne? Jetzt muss ich gerade an vollgekotzte Hosen denken. Was? Jetzt muss ich an vollgekotzte Hosen denken. Vollgekotzte Hosen? Hosen. Hosen. Ja, wie Mufflewuff. Ach so, ist das die automatische Assoziation jetzt? Ja, im Moment ja, weil ich das heute Morgen erst gehört habe. Also. Ach, ja, stimmt, da war ja was. Was war heute Morgen? Da ist der Bob endlich aufgewacht nach einer Woche. Das erzähle ich euch gleich. Okay. Gut, wie schaut's denn aus? Seid alles soweit? Wahrscheinlich der Muffelimpf, der muss noch reinschreiben, ne? Ja, aber da gibt's eh nicht viel zu schreiben. Wer muss denn da noch reinschreiben? Auch der Bob. Der Bob. Ihr könntet auch schon mal. Eine spezielle Einladung. Also, aber nur eine spezielle Einladung. Ihr könnt alle mal die Ratinger-Seite aufmachen und dann mal gucken, weil wir haben 15 Kommentare und ich finde, das ist mal wert, dass man die vorliest und mal kurz drauf eingeht. Alle. Ja. Alle. Nachdem ich mir die App gekauft habe, damals von Auphonic, ist es scheißegal, wie lange wir sind. Ach so, okay. Jetzt will der einen Bestätigungscode, dieses scheiß Google. Moment. wo ist mein iPhone? So. Potz, na, dann kann ich ja noch eine Runde mit meinem Truck fahren hier. Ja, mach mal. Halt den Ton bitte drauf. 8, 4, 6... 5, 7, 5, 8, 4, 6. Ich bin mal nochmal fix. Oh, Esko? Ja, ich bin nochmal im Eck. Oh. Nee, da muss ich hin. Folge 137. Ach so, aufnehmen müssten wir ja auch noch, ne? Aber es ist ja noch ein bisschen Zeit. Wieso brauche ich fürs Google Docs ein Google Talk Plugin? Ja, das ist aber komisch. Ja, wollen wir nicht, fangen wir später. So, wieder da. Hello. Hello. Das mit der Luft hat sich ja immer noch nicht gelegt hier bei uns. Wie? Mit der Luft? Ja, sturmmäßig. Ja, das haben wir auch noch. Habt ihr das auch noch? Das kommt von euch da unten alles hoch. Ja. So quer rüber. Gestern hat's ordentlich gebumst, aber gescheit doch. Somebody. Oh, Kai! Bei wem denn? Bei den Franken, Mann. Oh, altes Ferkel. Mann. Was kann ich dafür, wenn es bei den Franken bumst? Ja, dich meine ich doch gar nicht. Die sind so viel mit den Autoscooters gefahren, weil jetzt sind ja die Bumsautos. So. Ja, heute fehlte ja übrigens meine Dingsbums-Begrüßung, ja sowas. Was? Was? Ja, normalerweise werde ich mit Dings begrüßt und begrüße dann zurück mit Bums. Ah, so weit ich schon. So. Türlich, türlich. Türlich, türlich. Alles klar. Ne Kommissar. Oh, ich bin müde. Ich auch. Ich bin richtig ein Dokumentkenner. Ich habe das bis jetzt alles selber gemacht, was ich eingegeben habe. Echt? Ja. Boah. Cool. Ja, hat eine Überschrift gemacht. Zack. Ey. Oh, Bob, ey. Du bist so ein Könner. Also jetzt ist er weg. Wo ist hin? Eins bei der Runde. Ach da, ja. Das Bob, die hat sich sauber versteckt vor dir. Die ist geflüchtet. Ja, ich schreibe das gleich. Ich will hier keine Überraschungen wegnehmen. Bob, du bist doch Erster. Ich bin der Letzte. Das Letzte. Später noch einen Kunden versorgen. Nee, das Letzte. Nee, heute nicht mehr. Ich habe jetzt Feierabend. Yeah. Aber heute ist doch Mittwoch. Aber ich trinke jetzt erstmal schöne Sprite. Ohne Koffein. Mund wieder ausspülen. Ja, Sprite gibt's doch nicht mit Koffein. Sprite gibt's doch nicht mit Koffein, oder? Ja, deswegen verstehe ich den Aufschrift nicht. Riesengroß. Ohne Koffein. Kein Witz. Nee, echt? Oh mein Gott. Ja. Mach mal Foto. Nee, echt? Aber in Sprite ist doch kein Koffein drin. Natürlich nicht. Ja, warum schreiben die dann mit Koffein, ohne Koffein drauf? Ja, das ist in unserer Gegend, weißt du. So, okay. Ja. Ja, pass auf. Aber darüber malen, das sind Frankenbums, hallo? Das ist wie bei den Amerikanern, da steht auf der Kaffeetasse auch noch hot drauf. Hm. Hot. Ich hab's mal in den Chat gepostet. Sie ist nicht. Ist aber da. Neue Raidinger-Gruppe, da musst du gucken. Ach so, hier. Nee, du musst, ja. Ja, ja, worum geht's denn heute Abend? Na, wie immer. Ohne Koffein, tatsächlich. Ohne Koffein. Die hast du da irgendwo importiert. Scheiße, Alter, das ist ein Mac im Hintergrund. Oh, leck. So einen hätte ich auch gern, aber ich glaube, ich warte noch. Da sollen nächstes Jahr neue kommen, ne? MacBooks. Echt? Denke ich mal. Das ist wieder, thank you for this order. You can confirm. Schön. Was hast du schon wieder bestellt? Was geil ist. Da steht auch Hot drauf. So, also, Freunde. Oh, wei. Kann man das aufblasen? Na, solange es mit dem Motor ist. So, Freunde. Eine neue Luftmatratze. Ich begrüße nochmal die Live-Hörer. Wir fangen gleich an. So. Guten Abend, meine lieben Freunde. Was geht? Was geht? Yo, was Mann, geht? Digga, was geht? Was geht ab, Mann? Was geht yeah. ab? Yeah. Gib mir das Mikrofon. Ich kann das schon. 1, 2. So. Servus, Leute. Eventuell. So, also. Raiden? Ich drücke schon mal die Aufnahmetaste, okay? Ja, Aufnahme. Oh ja, Aufnahme. Welche Nummer? Wie war das? 137. Mensch, wie geht das Lied? Die Engel wollen fliegen. Ich drück die 107 oder so. RDGE 137. Rückete. 137 konkret, Alte. Ich will den Engel 07 oder so, ne? Ach, keine Ahnung. Ja. Irgendwie so, ne? Genau. 07. Spotify. Der Nachtzug fehlt noch. Wo ist denn der Nachtzug? Der hat sich mit dem Zug verfahren. Ja, wo der wohl ist. Der ist bei der Konkurrenz drüben. Ach so, okay. Na, das heißt, ich mal eben reinplatzen. Also das ist ja wohl klar, dass der... Also einfach mal rüber also in den Podcast-Raum rein. Hey! Ja, hey! Servus! Sind wir wieder. Ihr seid vielleicht spät drauf. Kommt der jetzt oder kommt der nicht mehr? Wollten nur kurz Werbung für unseren Podcast machen. Wir sind ach, auch der online. Eisi hat geschrieben, GDL-Streik. Ja. Oh. Der ist am Streiken. Was ist denn GDL? Gewerkschaft der Lokführer, glaube ich. Der Nachtzug ist Lokführer, sind solche Sachen. Ja, solche Sachen gibt's auch. Ja, ja, Lokführer, jetzt meinst du, die fahren computergesteuert oder was? Ja, in Nürnberg schon. Ja? Ja, da fährt die U-Bahn zum Beispiel ohne Fahrer. Gerade ist automatisch. Cool. Ja, jetzt weiß ich, warum ich so ungern U-Bahn fahre. Das ist ja das Problem in Nürnberg. Also in Nürnberg fahren wir dann keine U-Bahn. Okay. Ja, stell dir vor, der fährt irgendwo vor. Der rammt dein Auto, ja? Der merkt das ja gar nicht, der fährt immer weiter. Hast du voll verloren. Ja. Ach, da sind Sensoren dran. Mit Android schreibt er. Hallo, da ist Siemens-Technik drin, also. Der Equitasmole ohne. Equitasmole ohne. Oh, geil. Ein Lieb. Ja. Ich bin ja lieb, er heißt halt so auf Deutsch. Ich kann's auch auf Englisch. Der Kai kann es auch auf Englisch. Natürlich. So schaut's mal aus. Erklär das mal. Wie ein Arbeitskollege, ein ehemaliger, immer zu mir gesagt hatte, als er mit seinem Dictionary am Rumspielen war, sagt er, Kai, kannst du auch Französisch? Sagt ich, ja, nur mit dem Schreiben, mit dem Reden habe. Ach, sagt er, du kannst nur schreiben. Oh, Mann. Tatsachen, die das Leben schreibt. Sendungstitel, den können wir noch nicht verraten. So, alle bereit. Yes. Wir dürfen nicht so lange wählen, dass uns Rico wieder zuhört. Wir nennen einfach den Titel Für Rico. Genau, kurz und bündig. Ja, berühmte Komponisten haben einen Titel gewählt für Elise zum Beispiel. Können wir doch auch für Rico. Da müsst ihr aber auch das wäre der Hammer, echt. Alle bereit? Immer noch, ja. Gut. Auf geht's, Bram. So, jetzt war da mal 1000 Fenster wieder offen. Warte mal, der Muffler hat sich noch ausgeschaltet, also gemutet. Siehst du, deswegen habe ich zwei Monitore. Wunderbar. Weil ich habe alles schön hier auf meinem Monitor angeordnet. Ja, der hat ja auch genau wie ich einen großen, ne? Ja. Ja, ich habe zwei große. Oh. Ja, und der Junge im Chat hat den kleinen, habe ich gesehen. Hier mit eurem Geschlechterkampf. Ja, jetzt geht's los. Alle bereit? Jawohl. Ja, einen Schluck trinken. Ja, jetzt mal Mut ansaufen. Mit Cola Light. Koffeinfrei oder was? Nee, genau. Nee, diesmal nicht. Gibt's das eigentlich? Ja. Ja. Okay. Okay, jetzt habe ich irgendwas doppelt gehört, oder? Nee, ne? Passt schon. Doch, ich habe auch irgendwas. Doch, ich habe auch was doppelt gehört. Ich habe auch was doppelt gehört. Okay, und warum? Ich nicht. Ah, schon wieder. Ja, wenn die Radina redet. Das kann ich aber nicht sein. Wenn die Radina redet, dann. Wenn die Radina redet, dann habe ich hier vor der doppelte Klang, ne, weißt du. Ich kann aber keine Rückkopplung haben, ich weiß zumindest nicht von was. Aber wenn ich was sage, während du sprichst, dann ja. Hast du vielleicht die Kopfhörer zu laut gestellt, Radina? Oh nein. Könnt ihr bitte mit dem Scheiß aufhören? Das mache ich fertig. Wir machen den Muffler fertig. Na, na, na, na. So. Der amerikanische Akzent. Scheiß drauf! 3, 2, 1. Yay! Der war gut. 3, 2, 1. Hey! Party. So, also. So. Jetzt sind sie wieder ruhig, Depot. Jetzt geht's los, Achtung. Scheiße, wo sind wir jetzt? Welche Folge? 37, danke. Ja. So, servus Gangbang-Freunde. Schön, dass ihr wieder einschaltet. Mit dabei ist heute Amol, der Bobson Bob. Ja, hallo. Grüß dich, mein lieber Gangbang-Freund. Der Muffelewo. Servus. Der Planet Kai und ja. Gleich bald in der Szene besser bekannt als Teddy. 1-4. Hallo, schönen guten Abend. Und die Manu ist auch mit am Start. Servus. Hi, servus, Leute. Ja, Freunde. Und natürlich meine Wenigkeit. Servus. So, der ein oder andere, beziehungsweise halt, bevor wir da reinkommen, hier nochmal an alle ein herzliches Hallo an den Chat, an die Live-Hörer. Hier nochmal der Link im Chat zum Piratenpad, also zum Etherpad, wo wir oder wo ihr uns noch Sachen schreiben könnt, die wo vielleicht ein bisschen untergehen, wo man auf die Homepage nehmen sollen, damit da nichts verloren geht. Wie gesagt, ist jetzt gerade im Chat verlinkt, hauen wir zwischendurch später nochmal immer wieder im Chat rein. Und ich muss sagen, ich bin schon voll über der Kappen, weil ich glaube wieder Weight Watcher und Arbeit und so und jetzt schnell hier hin und Stress pur. Und in einer lustigen Runde ich mich schon jetzt schon befunden habe. Nichtsdestotrotz möchte ich kurz noch was loswerden. Und zwar, der ein oder andere, also zwei Menschen, hatten Probleme mit dem Runterladen der letzten Folge. ja. Mhm. Habe ich gefixt. Ich habe auch gesehen, woran das liegt. Ja, ich auch. Ja, es war aber nicht nur, also die Vermutung liegt nahe, dass der Folgenname zu lang war. Das war es aber nicht. Nein, sondern es ist so, wenn ich später hier die MP3-Tag praktisch, dann gebe ich da nochmal einen Titel an. Und den raffen anscheinend die oder manche Podcatcher halt nicht. Drum, der Trick ist einfach, das hier einfach zu kürzen und schaue, das Ganze wieder geschmiert. Mhm. Von daher, ja, werde ich berücksichtigen für die nächsten Folgen. Ja, ja, das sind ja auch nur zwei, die sich gemeldet haben. Die Dunkelziffer wird ja höher sein. Drei, so. Oh. Ja, wie gesagt, ja, sollte dann nicht mehr vorkommen, weil jetzt wissen wir ja, woran das liegt und wir arbeiten dran, dass es eben nicht mehr vorkommt. Ansonsten schon mal vielen herzlichen Dank an alle Kommentarschreiber. Also wir sind ja richtig überrannt worden von Kommentaren. Vielen Dank dafür. Und zwar erst nochmal vielen Dank an den Daniel. Der hat uns nämlich gleich morgens, nachdem ich die Folge rausgehaut habe, also am Mittwochabend, glaube ich, war das noch, und am frühmorgens dann schon, war das der erste Post auf der Homepage eben, dass eben ja mit dem Podkicker Pro eben der Download nicht funktioniert hätte. Wie gesagt, ist jetzt gefixt. Und da bin ich gleich nochmal stutzig worden, weil um 9 Uhr, gab es dann schon den Post vom Podblitz. Und zwar, ja, was soll ich sagen? Es gab eine Raubkopie unserer Produktion. Donnerwetter. Einen schwarzen Live-Mitschnitt sozusagen. Das ist bestimmt vom Nachzug. Ja, nehme ich an. Danke, Muffel, dass du die Spannung rausgenommen hast. Wer das denn sein könnte? Bist auf Zack. Dafür darfst du dann gleich mal dich um den nächsten Kommentar kümmern, und zwar von Taktiktafel. Die Taktiktafel, ich kann es ja mal vorlesen. Die Landesmedienanstalt Franken hatte in Ratinger Podcast im Zusammenhang mit dem Euro Truck Simulator 2 das Prädikat der Dauerwerbesendung verliehen. Bitte das Einblenden der nächste Woche nicht vergessen. Das geht wohl an dich, Kai. Ja. Möchtest du dem was zu sagen, Kai? Ja, was soll ich dazu sagen? Wir werden unserem Auftrag sicherlich gerecht, habe ich auch unten drunter geschrieben, und das Einblenden folgt dann später. Okay, dann der Jakob Polen hat geschrieben. Bob, was hat er denn geschrieben? Bin nicht auf dem Laufenden. Maro, lies doch bitte mal vor. Das ist ja wie in der Schule. Hast du im Moment die falsche erwischt mit dem Lesen? Nimm einfach jemand anderen in Anbetracht meines Handicaps. Ach so, stimmt ja. Sorry. Kai! Ja, hallo, liebes Ratinger-Team. Zuerst einmal vielen lieben Dank für euren tollen Podcast, den ich mit wachsender Begeisterung höre, auch wenn ich weder Bushcrafter bin, noch 40-Tonner simulativ über Deutschlands Straßen steuere. Besonders gefällt mir an eurem Podcast, dass ihr unterschiedliche Themen auf eurer Agenda habt und aus dem prallen Leben berichtet. Nun aber zu Kais Aufruf, einen Namen für seinen YouTube-Kanal zu finden. Ich schlage Teddybär14 vor. Als ich Kind war, lang ist's her, lief dieses Lied im Radio rauf und runter. Falls nicht bekannt, hat er uns auch einen Link hinterlassen. Liebe Grüße vom Niederrhein, der Jakob. Ja, und nicht vergessen, es ist von Johnny Hill. Ich habe mir das Video mal angeschaut. Ja. Danke für das Feedback. Da klar, ich finde es schön, dass du uns hörst. Und wie soll ich, hab mir das mal angeschaut. Also mein Geschmack ist es jetzt nicht, aber das war ja damals, ne? Ja, damals, ich kenne das Lied und ja, ist so ein schönes Lied. Für Country-Fans halt eben. Übrigens, die Melanie69 schreibt gerade im Chat: Dank Kai wird der Podcast nun vom Michelin-Männchen gesponsert. Was wir an Sponsoren inzwischen haben. Ja, man könnte ja mal Michelin anschreiben. Dann haben wir ein nettes Kommentar bekommen vom Taunide. Und zwar schreibt er: Weil der Raiden immer so bettelt, habe ich mal meinen iTunes-Kommentar etwas erweitert. Nur, ich kann es nicht sehen. Werden die auch reviewed? Ja. Nehme ich on. Werden sie, ja. Ein wenig hat mich der Raiden in der Folge schon leid getan, aber Kais Lache ist echt ansteckend. Meine Frau warf mir verwundernde Blicke zu. Weiter geht's. Ja, Taunide, ich habe mal geschaut, ob ich da jetzt irgendwie eine Erweiterung deines Kommentars sehe. Erstmal vielen Dank dafür, dass du das da, wie gesagt, erweitert hast, das Feedback bei iTunes. Ehrlich gesagt, habe ich da aber auch nichts gesehen, entweder braun die Jungs da ein wenig oder... Ich weiß es nicht. Oder ist euch was aufgefallen, dass da die Rezession da... Ich schau grad. Wo? Nee. Auf jeden Fall braucht ihr der Raiden nicht leid tun. Der hat einen starken Buckel. Ja, doch. Doch. Der kann was ab. 17.10. Taunide. Das ist, sieht länger aus. Zusatz vom 17.10. Genau. Lest doch mal bitte vor, weil auf der Homepage wird mir das nicht angezeigt. Also, Zusatz vom 17.10.2014. Mittlerweile haben die Jungs über 130 Folgen produziert. Manche Mitpodcaster kommen öfter, manche seltener. Aber das hat mit dem Cast tatsächlich, das hat dem Cast tatsächlich nicht geschadet. Ich habe das zu breit hier, ich rutsche meine Linie weg. Ich werde alt, ich brauche eine Lesebrille. So. So freut man sich darüber, wenn die alten Recken immer mal wieder mitmachen und entdecken doch immer, was? Und entdecken doch immer wieder neue Stimmen und Persönlichkeiten. Mein Kritikpunkt mit den Pausen ist immer noch nicht behoben, aber da gibt es ja angeblich Clients, die das jetzt erledigen. Ich sage nur Overcast. So. Tatsächlich einer der wenigen Podcasts, die ich extrem zeitnah höre und die von und das fast von Anfang an, kurz zusammengefasst, wenig Substanz und das war schon mal anders und viel Stimmung. Eine Freude zum Nebenher hören. Super, geil. Vielen Dank, Daudine. Ja. Gerne. Das war die Geschichte. Aber iTunes, also beziehungsweise Apple Review, tatsächlich auch die Kommentare. Das dauert immer eine Weile, bis die kommen. Dann haben wir noch ein nettes Kommentar bekommen von der Taktiktafel. Bob, jetzt bist aber du dran. Bob? Ja, ich kann, ja, ich bin da. Ich muss bloß erstmal überlegen, ob ich jetzt Englisch oder Deutsch spreche. Nein, das ist eine andere Sache. Wenger, Follow-up zur letzten Sendung. Die vom Raiden vorgestellte Anona-Box ist ein bisschen gestorben. Was ist das, eine Anona-Box? Ja, das war die Geschichte, wo ich erzählt habe, dass man jetzt hier, jetzt praktisch so eine Kiste, die steckst du jetzt praktisch zwischen deinem Router und deinem Rechner, ne? Ah, das hier, ja. Und ja, wo du anonym praktisch im Tor-Netzwerk unterwegs bist, ohne großartig da irgendwas rumzukonfigurieren. Okay. Er hat dann noch einen Link geschickt irgendwie. Mhm. Ich habe den Link nicht gesehen. Hast du das angeguckt? Ja, ich habe mir das angeschaut. Und zwar im Endeffekt geht es ja da drum. Ich meine, das gab es ja auch sehr in den Medien rumgegangen, zumindest sämtliche RSS-Feeds, wo ich halt abonniert habe, haben halt das Thema auch aufgegriffen gehabt. Und angeblich hätten die da irgendwas bei dieser Crowdfunding-Plattform da irgendwie was falsch gemacht oder so. Und ach, alles nur, ja, so fadenscheiniger Mist halt. So nach dem Motto, wir haben von der NSA uns draufgekriegt und na, geht weg. So nach dem Motto. Also ganz komisch, ganz komisch. Verschwörungstheorien werden ja groß geschrieben. Von daher, man will es einfach nicht, dass die Leute sich verschlüsseln. Ja, ja, und dann hat er weitergeschrieben, weil Hendrik. Der Jimmy. Schöne Grüße an der Stelle. Ja. Naja, der hat ja letzte Woche gesagt, dass er der Watch Ever wohl so ziemlich tot sieht oder dass es dabei ist zu sterben und im Umkehrschluss also Netflix ein gesundes Unternehmen sei und das sagt er wäre nicht richtig und hat dann wieder zwei Links dazu gepostet, die ich mir aber leider auch noch nicht gesehen habe. Mhm. Hast du das gemacht, Raiden? Natürlich nicht. Ja, sorry, ich, ne? Ja, okay. Sollte man. Fürs immer ja ein Team. Weißt du aber die Definition von Team, oder? Ja, ich hatte sie schon mal im Kopf. Mhm, toll, ein anderer macht's. Okay, Bob, beide. Naja, ihm ist es auf jeden Fall, er schreibt, egal ob Video- oder Audio-Streaming-Service, die Tendenz besteht doch darin, dass nur ein Dienst, ähnlich wie beim PTV, überleben kann. ich nicht sagen, oder? Würde ich auch nicht so. Können gut zwei, drei Dienste beieinander sein. Ich denke, man muss sich halt auf irgendwo spezialisieren. Also ein Dienst kann sich, denke ich mal, immer nur auf einmal spezialisieren. Weil wenn der wirklich die komplette Bandbreite von so einem Streaming-Dienst, wenn du wirklich alles abdecken willst, dafür Lizenzen kannst du gar nicht kaufen. Ja, das ist es eben. Mhm. Ja, das geht ja drum los, vom Content her, abgesehen her, was überhaupt drin ist als Angebot und halt von der Plattform an sich. Ja, schon, aber wenn ich heute sage, keine Ahnung, ich mache einen Streaming-Dienst, der ist only Serien oder so, ne? Ja. Dann habe ich das ganze Budget, was ich eigentlich mir teilen müsste zwischen Serien und Filmen, ne? Kann ich komplett in Serien pumpen und dann, also das wäre mir am geilsten, wenn es da irgend sowas geben würde, nur Serien und dafür halt eine riesen Auswahl dafür. Weil Filme sind jetzt nicht so meins unbedingt. Oder meinst du, dass es vielleicht Sparten geben könnte? Comedy, Horror, Krimi, was weiß ich. Ja, schon, aber nur Serien halt, ne? Ja, ich denke mal, wenn du es nur in die Sparten aufteilen wirst, wird das Ganze erstens mal zu viel und zweitens musst du auch zu viel dann abonnieren oder beziehungsweise buchen. Ja, aber genauso hat Sky das doch gemacht im Grunde genommen, dass sie gesagt haben, okay, jetzt haben wir Sport. Da haben wir dies, da haben wir das und haben das ein bisschen aufgeteilt. Und ja, dass man jetzt einfach sagt, meinetwegen Netflix jetzt. Hm. Dass sie nicht sagen, okay, ich nehme jetzt 12 Euro für das komplette Angebot, sondern sagen, guck mal hier, da gibt es das Kleine, die Serien für 3 Euro zum Beispiel. Ja. Ja gut, wenn du es nur nach Serien oder nur nach Filmen machst, ist das ja okay. Aber wenn du jetzt das aufteilst in, was weiß ich, Horror, Western, Komödie, Liebesfilm oder was der Teufel, was noch alles für Generäs gibt, ja, dann musst du ja wie viel Dinger da dir buchen. Mhm. Weil ja, der eine sieht gerne Liebesfilme, der andere lieber Horror. Mhm. Dann bist du noch zu zweit oder zu dritt in der Familie. Dann will jeder was anders sehen. Genau, ja. Dann ja, hast nicht nur das Problem, dass du mehrere Fernseher brauchst, du brauchst dann noch mehrere Abonnenten. Der muss damit drin sein bei dem Preis. Naja, aber da geht's. Ja. Sorry. Nee, mach mal. Nee, ich glaube, das ist unrentabel für diese entsprechenden Firmen, weil das finanziert sich nicht, weil du immer bloß eine gewisse Nische vom Kunden abgreifst, die halt das dann zahlen und du hast aber einen gewissen Betrag einfach an diese Lizenzgeber, wer auch immer das dann ist, die halt den Content zur Verfügung stellen, den musst du entrichten, schlicht und ergreifend. Und wenn du bloß gewisse Nischen, was weiß ich Leute, die sich für Dokumentationen über Eisbären oder sowas interessieren, das reicht nicht. Das heißt, du musst brauchst immer die Masse und die musst du anziehen durch ein möglichst breites Angebot einfach an Dingen, die du da hast. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt heute zum Beispiel irgendein Streaming-Dienst kommt, ich nenne jetzt einfach mal Serien-Stream-Dienst, keine Ahnung, der wo wirklich nur Serien bringt, ne? Ja gut, Serien ist ja noch breit genug, dass du sagen kannst, ich hau jetzt möglichst viele Serien rein und das war's dann und pfeif auf die abendfüllenden Filme, wie es so schön heißt. Ja, weil das Geld schon, kann ich mir sparen, indem ich die Lizenzen eben kaufe für diese Filme, sondern das Geld kann ich dann nehmen, um noch weitere Serien zu kaufen oder um die Staffeln zu erweitern oder wie auch immer halt. Da hätte ich persönlich mehr davon, wie nur Filme. Ja, nee, würde ich jetzt auch so sehen. Also wenn die sich wirklich dahinter klemmen, auch dass sie sagen, die Serie, was weiß ich, kommt im amerikanischen Fernsehen und einen Tag später hängt sie dann da im Netzwerk, das klar, da wäre ich dann auch dabei. Also da würde ich durchaus Potenzial sehen, weil das scheint ja echt ein Problem zu sein immer noch. Ja gut, so schreibt er eigentlich auch, genau das schreibt er auch weiter. Also er sagt, aus Kundensicht wäre es also eigentlich aus seiner Sicht, so wie er das meint, wäre es so, dass ein Abo wohl für viele Leute nur Sinn oder nur komplett, also ich sag mal, wie er es geschrieben hat. Also aus Kundensicht will man ein Abo mit möglichst allen Inhalten haben. Das haben wir ja gerade gesagt, dass es aus unserer Sicht nicht so ist, aber gut, er meint halt, das wäre so und dass die Anbieter das auch nur so profitabel als Nischenprodukte anzubieten. Ich komme hier voll durcheinander irgendwie im Moment. Also er meinte für den Anbieter, und das ist das, was Muffel auch gerade gesagt hatte, ist wohl besser, wenn der Anbieter wirklich das komplette Paket verkauft und dann auch dementsprechend an die Lieferanten zahlen kann. Mhm. Also, den entsprechenden Preis darf der Anbieter ja auch verlangen, weil er sagt, ja, ich habe ja von ziemlich allem irgendwas und da kann man halt dann nicht großartig sagen, hier, ich zahle nur die Hälfte, weil ich nur Serien sehe. Ja, aber das meine ich ja gar nicht, ne? Mhm. Aber wenn du jetzt sagst, 12 Euro kostet das Ganze und ich möchte nur Serien sehen und hab's dann halt für 8 Euro. Das braucht ja nicht mal die Hälfte sein. Mhm. Einfach nur, ich nutze es nicht ganz. Das ist doch nur eine Preisfrage letztendlich. Naja, klar. Dass es sich für den trotzdem rentabel ist. Das ist die Frage, ob es rentabel ist oder ob der auf diese 12 Euro eben angewiesen ist oder nicht. Ja gut, also aus seiner Sicht ist es so, dass die meisten sowieso ein komplettes Angebot haben wollen, auch wenn sie es nicht ganz nutzen und die Anbieter halt eben auch nur so profitabel sein kann. Naja. Da kann man halt geteilter Meinung sein. Auf alle Fälle hat er das um 10.42 Uhr geschrieben gehabt und um 14.16 Uhr ist der Taktik-Tafel wieder was eingefallen und hat gepostet. Dank meiner geheimen Whistleblowerin aus dem innersten Ratinger Machtzirkel hier schon heute die Sendungsvorschau für morgen. Kais Katze stellt ihren ersten Podcast vor. Mein Leben in der Ikea-Höhle. Ja, genau. Mangels Hose greift Manu Kais Vorschlag aus der letzten Sendung auf und probiert diese Feldeggings beim Einkauf in Erlangen aus. Im Chat sitzt jetzt nur, Nicknames zugelassen, die aus möglichst vielen englischen Wörtern zusammengesetzt sind, um Raiden wieder in die Aussprachfalle zu locken. Das war schon wieder fast passiert. Manu liest Hörer bzw. Seher-Post vor, in der sich alle dafür bedanken, dass seit sie Raiden bei seinen Ausflügen begleitete, dieser zumindest nicht mehr vor der Kamera blank zieht. Was? Abstimmung, ob dieser Podcast Abstimmung, ob dieser Podcast in Euro Truck Simulator 2 Podcast umbenannt wird. Viel Spaß. Du hast den Nachtzugblock noch ausgelassen, den dritten. Echt? Gibt's auch noch was Heiliges? Den Nachtzugblock? Ja, den dritten. Ja, Nachtzug berichtet von seinem neuesten Eurotax-Simulator-Projekt mit dem Gefahrguttransporter in der Spielstraße wenden. Ich glaube, ihr seid drauf. Okay. So. Achtung. Jetzt? Ich wollte eine Pause für Taunide lassen, Mann. Ach so. Eine Gedenkminute für Taunide. Das musst du ankündigen. Also, ja. Nächstes Mal gebe ich Zeichen vom Tisch. Ey. Genau. Ja, dann hätte ich gesagt, fangen wir halt mal an, weil ne, die Zeit läuft uns davor und jünger werden wir nicht mehr. Drum, Kai. Wieder ich. Immer du. Das heißt schon wieder ich. Ich habe letzte Woche erst angefangen, glaube ich. Entschuldigung. Manu, wie war denn deine Woche? So wie sich das anhört. Ach Gott, ja, wie war meine Woche? Steht auf Verabschiedung, das... Was noch? What? Komm mal ein bisschen näher ans Mikrofon, liebe Manu. Noch näher, dann friss ich's. Ein bisschen näher, bitte. Ja, du klingst wegen weit weg. Ja, ist ein bisschen dosenmäßig. Gibt's ja gar nicht. Kann ja gar nicht sein. Ich bin genauso weit wie immer an dem Mikrofon dran. Ich hab's fast in der Nase stecken. Hast du das Richtige eingeschaltet? Ja, ich habe das Richtige eingeschaltet. Okay, das ist mein Lieblingsfehler. So. Ja, was war bei mir so die Woche? Ja, letztes Wochenende war ich wieder mal mit dem Raiden auf Tour oder auch nicht. Also wir hatten es vor, aber irgendwie hingen wir beide ein bisschen durch und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir am Sonntag einen gemütlichen Ausflug. War dann schön, Wetter war geil, hat gepasst, war entspannt und kein Stress wie sonst, keine Katastrophen passiert, hat gepasst. Ja, aber man kann es nochmal ins Wochenende. Richtig, ich habe es eigentlich fast ein bisschen vermisst, dass irgendeine Katastrophe passiert, aber okay. was ist dann noch so gewesen? Wochenende insgesamt gechillt, habe ich auch gebraucht mal wieder. Dann nahm die Woche ihren Lauf. Gestern hatte ich meinen Horror-Zahnarzttermin. Dazu gesagt, ihr werdet mit Sicherheit mitkriegen, ich spreche heute etwas seltsam. Das ist dem Zahnarzttermin geschuldet. Ich bitte es zu entschuldigen. Ich hoffe, in ein paar Wochen ist es wieder alles gut. Hab mich 5 Stunden dort quälen lassen. Hab mir, ich glaube, 24 Spritzen reinziehen lassen. Ja, irgendwann war ich bescheuerter als meine Zähne. Aber ich habe es überlebt. Ich sitze immer noch hier und habe festgestellt, ich bin wohl nicht tot zu kriegen. Und die Goschen du da anscheinend auch nicht wie, ja? Doch, die tut weh, aber ich habe gute Medikamente. Die habe ich vorhin schon reingeschmissen, weil sonst würde ich nicht hier sitzen. Ich spreche nicht ganz normal, Axel. Also wer mich kennt, der weiß, dass ich sonst eigentlich klarer spreche. Aber ich gebe mir Mühe, dass ihr mich versteht. Und selbst im Kopf so? Ich meine, wenn du so viel Medikamente bist, bist du noch dabei Trost jetzt heute Abend? Nicht, aber das ist ein Dauerzustand. Ach so, dann ist das okay. Ihr kriegt mich immer so. Die Dämpfe. Nur für euch. Ja, und Raiden, übernimmst du das bitte wieder mit meinen Links? Ja, ja. Dankeschön. Und für alle Leute, die dasselbe Problem haben wie ich, dass man zwar immer brav beim Zahnarzt war, aber plötzlich braucht man da einen Ersatz, und sowas ist ja heutzutage scheißteuer, gibt es eine Zusatzversicherung von der Ergo Direkt? Sponsor! Nee, eigentlich nicht. Aber ich fand es eigentlich recht gut, weil damit kann man den Festverschutz von der Kasse verdoppeln und das ist eigentlich total geil, weil so sparst du dir eine Menge Kosten. Die monatlichen Gebühren sind übersichtlich und also bei mir lohnt sich's jetzt massen. ja, heute dann wieder Zahnarzt. Ich kann im Moment nicht genug kriegen, wurde dann wieder gequält. Ja, aber dank der Medikamente bin ich natürlich hier für euch. Naja, was haben wir denn sonst noch? Ja, mein Gewicht wird weniger. Schau einer, guck, was für eine tolle Errungenschaft, wenn man nichts essen kann. ja, ich ernähre mich mittlerweile von sehr weicher Kost und sehr wenig, weil jedes Essen tut auch. Und ja, die Pfunde schmelzen. Ich habe nicht mehr weit bis zu meinem Zielgewicht. Schön. Ich glaube, der Raiden wird mich jetzt wahrscheinlich gleich verprügeln. Das kommt drauf an, wo du dein Zielgewicht ist. Also wann ich kann da ganz offen drüber reden. Also mein Zielgewicht ist 70 und ich bin jetzt bei 76. Also von daher, was soll. Ich habe ja schon ich Ziel abgenommen. Es geht. Also ich habe gesagt, also 2-3 Wochen, dann kriege ich meinen endgültigen Ersatz. Und bis dahin bin ich wahrscheinlich soweit, ja, bei dem, was ich nur essen kann. Ich habe vor dem Bodybuilding habe ich 75 Kilo gewogen. Ja, du warst eindeutig zu dünn. Ja, aber so leicht. Ja, so. Raiden, das können wir einfach im Beginn. Einfach wieder in die Therme, das sind wir alle leicht. Ja, stimmt. Immer schön im Wasser bleiben. Oh, genau, wenn wir rauskommen, dann kommt wieder das Aha-Erlebnis. Ja. Okay. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt ganz, ja, froh bin ich eigentlich nicht, dass es so ist, aber ich nutze das halt jetzt mal, das Fiasko für mich aus, dass ich wenigstens was Positives dabei habe. Ja. Heute habe ich mich erstmal erholt vor der Katastrophe gestern und habe eigentlich gedacht, ich müsste heute nicht zum Zahnarzt. Wurde eines Besseren belehrt. Ja, habe mich heute gleich nochmal quälen lassen, was soll's. Ja, und zu den guten Mittelchen, die ich da so kriege im Moment. Ja, Betäubungsmittel. Also man hat mich seit letzter Woche auf richtige, echte Betäubungsmittel eingestellt. Und ich war etwas verwirrt, was man da alles beachten muss. Ich meine, ich bin ja Krankenschwester, wie ihr alle wisst, aber selbst mich hat das ein bisschen überfordert. Also du musst dir da Papiere mit dir führen, dass du das Zeug nimmst, weil sonst darfst du gar nicht Auto fahren. Und also ein Lehrling mit Landratsamt und jeden Scheiß, wirklich, ich sag nur armes, bürokratisches Deutschland. Das ist echt der Hammer. Es ist schlimm genug, wenn man so einen Kack nehmen muss. Dann aber auch noch diesen Larry, den du hinten mit dran hast, also echt krass. Wie schaut der Larry aus? Oder Beispiel? Der Larry schaut folgendermaßen aus. Wenn du wie ich ein Morphin nehmen musst, dann musst du ein Papier bei dir führen, das dir bestätigt, dass du betäubungsmittelpflichtiger Schmerzpatient bist. Weil wenn du von der Polizei aufgehalten wirst, sieht man an deinen Augen, dass die nicht so sind wie bei dem Normalen. Und dann fragen die natürlich, ob sie einen Drogentest machen dürfen. Und wenn die den machen, dann bist du positiv, weil die testen ja auf diese Geschichten. Was dazu führt, wenn du dich nicht ausweisen kannst, dass du erstmal mit ins Krankenhaus zur Blutabnahme darfst. Da das aber in meinem Job wirklich kontraproduktiv ist, wenn sowas passiert, muss man zu seinem Schmerztherapeuten, der bei mir dann letzte Woche auch nicht da war, muss ich dieses Dokument ausstellen lassen, muss mit diesem Dokument, wenn man innerhalb von Deutschland ist, nicht zum Landratsamt, wenn man außerhalb im Schengen-Raum sich irgendwo rumtreiben will, dann muss man auch noch zum Landratsamt, muss sich das dort dann auch noch von diesem Amtsarzt bestätigen lassen, der vorher mit dir ein Gespräch führt, ob du noch ganz knusper bist. Scheiße. Ja, und ist echt krass. Ich habe gedacht, ich bin im falschen Film letzte Woche. Und diesen Wisch musst du dann immer mit dir führen, neben deinem Opiatausweis. Und auf diesem Wisch steht dann auch, wenn du jetzt meinetwegen im Schengen-Raum irgendwo verreist ins Ausland, dann musst du auch noch eingetragen sein, wie viel von diesen Teilen nimmst du mit, in welcher speziellen Dosierung, für welchen Zweck brauchst du das? Also du musst dich eigentlich mehr oder minder nackig machen. Da brauchst du ja fast einen ADR-Schein. Ihr Gefahrengut und so. Ja, so ähnlich ist es. Also mich hat echt erschreckt, wusste ich auch nicht. Ja, ich hoffe, ich habe das Zeug bald wieder los, weil dieser Schein allein legt mich schon auf. ADR-Schein, hast du das in deinem Spiel gelernt, oder? Nein, sowas weiß man doch als Autofahrer. Das hat mit meinem Spiel doch nichts. Natürlich brauchst du da auch einen ADR-Schein beim Euro Truck Simulator 2, aber das weiß man doch auch so, also bitte. Aber gut, ich bin jetzt einige Erfahrungen leichter und kann vielleicht dem einen oder anderen, der mir mal über den Weg läuft und da irgendwelche Fragen hat, vielleicht sogar ein bisschen helfen. Wie viel darfst du denn mit dir rumtragen von dem Zeugs? Das kommt auf deine Reisedauer an. Also wenn du jetzt ins Ausland reist, also außerhalb des Schengener Abkommen darfst du gar nichts mit dir führen, selbst zum persönlichen Gebrauch nicht. Und wenn du innerhalb des Schengener Abkommen bist, also gibt's die genaue Vorschrift, also maximal bis 30 Tage den Vorrat, den du für 30 Tage brauchst. Über 30 Tage geht gar nicht, müsstest du vor Ort zum Konsulat. Und dann wird halt genau von einem Arzt festgelegt, meinetwegen, du kriegst jetzt zweimal am Tag Tabletten, dann rechnen die das genau für den Zeitraum hoch und mehr darfst du dann auch nicht bei dir haben. Und wenn du an der Grenze bist, das musst du auch verzollen, also zumindest anmelden dort, dann wird das auch überprüft. Na gut, also so ein Pfund geht nicht, wa? Eher nicht. Also die sind wohl sehr streng. Wie gesagt, ich wusste es auch nicht, aber ich habe letzte Woche einen Tag hinter mir gehabt, wo ich mir gedacht habe, ich bin im falschen Film. Auf der einen Seite, denke ich, ist es ganz gut, dass das Zeug so überwacht wird, weil es gibt viele Leute, die machen echt Scheiße damit. Auf der anderen Seite, für die Leute, die es brauchen, ist es echt hart. Ja, so viel dann zu meiner Betäubungsmittelgeschichte. Okay, aber ich kann dich beruhigen, ich musste heute auch auf Arbeit einen Begleitschein ausfüllen. Und der ist genau immer ein Jahr gültig, dass ich meinen Laptop und mein Telefon immer mit aus der Firma nehmen darf. Oh, du wirst also überwacht. Ja. Oh, weil ich sage ja Bürokratie zum Unfall, echt. Also, Irrsinn. Ich habe bisher nur für Firmen gearbeitet, wo ich das nicht durfte. Ja, die haben halt Angst, dass das mit in den Wald nimmt, ne? Ja, da hätte ich auch Angst bei unseren Tun. Raiden, die hören deinen Podcast. Ach. Huch, der Arbeitslaptop ist mir in den Fluss gefallen. Ups, wie erkläre ich das auf Arbeit? Ich war im Homeoffice und... Homeoffice. Und dann kam so ein Verrückter mit einem Kajak und... am Zelt vorbei. Und hat dich auf die Isar gesetzt. Ja. Jawohl, Schnee und Preise fallen. Oldo Action. Ja, bitte. Gott, ein Spam bekommen. Mist. Dann weiß ich jetzt endlich, dass ich im Dezember dieses Jahres endlich ein neues Handy bekomme. Ich habe mich mal begnügt und bin mal in so einen Telekom-Laden gegangen, um mal nachzufragen, wann das denn so sein wird. Und man hat mir den 27. Dezember genannt. Das heißt, also ganz so lang muss ich mit meinem Kaputt-Ding dann immer leben. Und dann funktioniert auch alles wieder anstandslos, hoffe ich zumindest. Was es wird, weiß ich noch nicht. Ich lasse mich von den Jungs hier mal ein bisschen inspirieren, was die über ihre neuen Errungenschaften so erzählen. Und wird man sehen, was wieder wird. Ja, so viel zu meiner Handy-Expedition. Ach ja, da habe ich noch was, so in puncto Drosselkom und so weiter. Es gibt ja diesen neuen Tarif da, dieses Magenta-Gedöns. Soll Voice-over-IP irgendwie funktionieren jetzt dann auch mit irgendwelchen speziellen neuen Routern und habe mir mal erklären lassen, wie das alles funktioniert. Prinzipiell finde ich 100 Mbit geil, aber wenn ich dafür hier mein komplettes Netzwerk auseinanderbauen muss, nee, Drosselkom könnt ihr behalten. Also ich habe ja den neuen Anschluss hier von der Telekom und ich habe Voice-over-IP, aber das geht ganz gut. Ja, aber mich stört ein bisschen, ja gut, du kennst jetzt meine Wohnung nicht, aber bei uns ist zumindest, der Anschluss ist ziemlich hinten am Wohnzimmerende, Richtung Balkon raus. Da habe ich ein LAN-Kabel gelegt, hier hinter zum Arbeitsplatz, und da ist dann Router und alles. Weil WLAN ist hier sehr schwierig, ist ein Neubau, das sind richtige Betonwände und kannst du vergessen. Kannst du echt knicken, also da kommt fast nichts durch. Und bei diesem neuen Router wäre es das so, du müsstest das von der Telefondose abnehmen, du hättest ja diesen Splitter nicht mehr, sondern du musst das Telefon direkt in den Router einstecken und somit muss der Router auch da hinten platziert sein. Was für mich aber bedeuten würde, dass ich drei LAN-Kabel mindestens von da hinten durch die ganze Wohnung ziehen müsste. Und ich habe den Kabelkanal und alles komplett fest verlegt. Also es ist ein ganz schmaler, dass er nicht auffällt. Und das alles umzubauen, boah, ich glaube, ich habe keinen Bock drauf. Ja, ich habe das jetzt halt eben alles schon unterputzt. Ich habe hier im Büro praktisch meinen WLAN-Repeater, mein Router stehen und kann dann mit einem WLAN-Kabel hier in die Dose gehen. Hab dann hinterm Wohnzimmerschrank für Fernseh, Apple TV und der ganze Kram dann auch einen LAN-Anschluss. Also ich hatte auch schon überlegt, ob man dann über die Stroh-WLAN-Kabel, ja. Ja, habe ich wieder gesagt. Entschuldigung, LAN-Kabel natürlich. Ob man über die Stromdose gehen mit so einem Devolo-Set. Allerdings geht das wohl nicht bei Voice-over-IP, weil es ja eine andere Technik ist. Aber ja. Bist du bei der Telekom? Nee, ne? Ich bin bei der Drosselcom, ja. Ja, ich denke mal, es wird früher oder später dir nichts anderes übrig bleiben, weil ich habe mal irgendwo gehört oder gelesen, dass das also für alle dann irgendwann so sein wird. Naja, die schubsen dir raus hier fröhlich, klar. Was eine einfache für die ist. Ich befürchte das ja, aber gefallen tut's mir gar nicht. Und bis dahin würde ich es gerne rauszögern, weil, wie gesagt, so prinzipiell finde ich es gut, aber dieses ganze Umgebau, jetzt kommen sie daher, wo ich 2 Jahre hier wohne. Ich hab jetzt nicht ganz umrissen, was du eigentlich umbauen musst, großartig. Ich muss den Router an einer anderen Stelle in der Wohnung platzieren, weil es nicht anders geht. Und bisher ist Router bei den Rechnern und Anschluss im Wohnzimmer. Das heißt, ich habe einen. Ach so, wegen dem Telefonanschluss selber. Jetzt genau. Okay. Okay. Genau. Ich könnte zwar auch einen anderen Anschluss nutzen, der ja, so 2 Meter neben mir ist. Allerdings verlangt die Telekom dafür 89,90. Und da muss ich sagen, hallo, geht's? Für was? Für das Umklemmen von der einen Telefondose im Wohnzimmer zu der anderen Telefondose hier auf dem Flur. Okay. Und das finde ich echt preis. Ja, Twitter doch mal mit Telekom hilft. Die wollten ja von mir auch 70 Euro, als ich den Telefonanschluss von meiner Oma übernommen habe, was ja nur eine Kontonummer zu ändern war und der Name. Anschrift, alles blieb ja gleich. Und dann habe ich mal bei Telekom hilft angetwittert und habe die mal matisch gemacht, noch einen Podcast aufgenommen und so weiter und so fort. Und irgendwann war es denn dann neidisch oder was. Und ich bekam einen Anruf, dass sie das für mich dann mal so machen. Okay, ausnahmsweise, weil du so. Aber der Podcast ist immer noch online, oder? Klar, der Podcast ist immer noch online, natürlich. Das heißt, ich sollte also dann mal den Manu-Nervt-Modus einschalten. Genau. Schreib doch einfach mal hier bei Facebook oder bei Twitter Telekom hilft an. Okay, gute Idee, danke dir. Ja. Habe ich damals auch gemacht mit meinem VDSL-Schwachsinn, den sie hier mit mir abgezogen haben. Das hat sogar funktioniert. Es hat zwar ein halbes Jahr gedauert, aber es hat funktioniert. Also ich habe mit dem Twitter-Account von denen echt schon gute Erfahrungen gemacht. Mhm. Wenn du die mal anschreibst, die sind auch ganz nett. Das ist eine gute Idee. Die rufen sogar zurück. Ja. Kostenfrei. Aha, das ist mir sonst nie passiert bei der Telekom. Nee, mir auch noch nicht. Auch wenn du in den Telekom-Laden gehst oder so, also sind die nicht so nett, wie die Telekom hilft bei Twitter. Also ganz ehrlich. Ja, probier es einfach mal. Ich meine, probieren kann man es, das kostet ja nichts. Also Telekom-Laden ist für mich ein absolutes No-Go, was ich da letzte Woche wieder erlebt habe. Also nee. Die hat mich damals den ganzen Antrag da ausfüllen lassen. Dann hat sie gesagt, ja, die Frau, also meine Oma hätte ja noch ein altes Telefon, das müsste ich dann zurückgeben. Das war nur so eins mit so ein orangenes mit Drehscheibe. Ne? Ja. Ich sagte, das nutzt sie ja schon 100 Jahre nicht mehr und bezahlt aber jeden Monat dafür. Das ist ja schon längst bezahlt und das muss ich dann zurückgeben und so. Ich wusste ja gar nicht, wo das überhaupt so ist. Ich meine, irgendwann haben wir es dann gefunden, aber und die Telekom hilft, die hat dann Das tut echt weh, sowas. Ja, und dann hast du denen das alte Telefon zurückgeschickt? Nein, natürlich nicht. Ich glaube, das hätte ich gemacht. Nee, gar nicht. Nix gibt's. Aber mir kommt's gerade, warum machst du es nicht andersrum und nimmst den neuen Router und stellst ihn ja praktisch dahin, wo Stand heute der Router ist, ne? Und kaufst dir einfach ein 10 Meter langes Telefonkabel. Weil das nicht das Problem ist. Irgendwie funktioniert das mit diesem Kabelgedönse nicht. Ich muss den Router ja wegen meiner LAN-Kabel sehr nah bei mir her. Das ist ja das Problem, weil mein Telefon ist eh abgekoppelt. Das steht draußen am Flur, das weißt du doch. Ja. Also es ist ein Standalone-Gerät. Mhm. Ja, und? Das spielt ja keine Rolle, wo das ist. Das ist mir ziemlich furz. Sonst müsste halt die Kabel verlegen. Aber du hast ja trotzdem irgendwo ein Telefonkabel. Dein Telefon hat ja irgendwo ein Kabel, wo halt du in die Stand heute in den Splitter gehst und theoretisch würdest du ja nur mit dem Kabel in den Router gehen. Genau. Das muss ich mir mal aufmalen. Jetzt bin ich überfordert. Weil prinzipiell ist es ja so. Zu viel Drogen im Blut. Kann sein, ja. das fällt mir gerade schwer. Ja, prinzipiell ist das so bei dem Voice, auf dem Wechsel auf Voice over IP, du müsstest eigentlich ja so gesehen nicht wirklich was ändern, wenn das dann außer den Router eventuell austauschen, falls der das nicht mehr unterstützt. Und ansonsten könntest du prinzipiell sogar den Splitter drin lassen, weil der stört letzten Endes nicht. Also laut Telekom darf ich keinen Splitter mehr verwenden. Der muss weg. Rein prinzipiell läuft das DSL-Signal genauso durch den Splitter durch wie vorher auch. Ja, okay. Es ist eigentlich wurscht. Also falls der unter der Wand liegt, kann der da liegen bleiben. Das ist egal. Aber okay, Raiden, jetzt kommt es gerade bei mir an. Ja, du hast eigentlich recht. Die Bedenkzeit ist durch. Das ist eine Idee. Geht ja bloß darum, die Basisstation von diesem Telefon irgendwie an den Router zu klemmen. Das ist alles. Ja. Ja, ihr habt recht und ich bin eine Frau. Was hast du gesagt? Kommen wir doch zu netteren Geschichten. Ja, genau, die nettere Geschichte, bin ich draußen. Ja, ich hatte die Woche einen sehr, sehr netten Chat mit jemandem, von dem ich nie gedacht hätte, dass ich jemals mit dem chatten würde, nämlich dem Survival Muddy. Weiß nicht, ob euch der was sagt. Macht Survival-Videos auf YouTube, das Ganze ein bisschen auf Comedy gemacht. Geil gemacht. Also ich könnte mich wegschmeißen, ich könnte die Videos bis zum Verrecken sehen. Und ich habe mal gedacht, ich hinterlasse ihm einfach mal ein nettes Kommi bei YouTube, wo er auch prompt zurückgeschrieben hat. Und weil ich das so mitgekriegt habe über seinen Channel auch, habe ich dann gesehen, der ist ja auch auf Facebook. Und habe ich da einfach mal ganz frech angeschrieben und gedacht, was soll's, der kennt mich nicht, ich kenne ihn nicht, scheiß die anderen. Und er hat tatsächlich geantwortet und aus dem mal kurz so hin und her sind dann, glaube ich, 1,5 Stunden geworden, wo wir hin und her geschrieben haben. Haben echt einen wirklich netten Chat gehabt und ja, alles andere über diese Sache möchte ich jetzt nicht erzählen, weil ich möchte nicht spoilern, lieber Raiden. Ich glaube, das lassen wir mal noch. Okay. Auf jeden Fall war es ganz cool und er hat sich auch gesagt, dass er mal diesen Raidinger Podcast, dass er sich das mal anschauen möchte. Und bitte nicht diese Folge. Vielleicht nicht diese Folge, ja. Dass er auch sehr offen gegenüber solchen Geschichten ist und mal sehen, okay, was draus mehr sein. Dann eine ganz nette Geschichte. Die Manu war wieder mal mit dem Raiden ja unterwegs und er hatte wieder mal ein Daypack dabei, also einen Rucksack. Und ich war wieder mal neidisch wie Sau, wie immer halt, weil der hat irgendwie, wenn du mit dem unterwegs bist, der hat eigentlich für alles irgendein Gadget. Das ist total krass. Der kauft ja auch schon seit einem Jahr ein, wie ein Irrer. Das ist echt krass. Ich staune jedes Mal wieder und denke mir, verdammt, wie macht er das? Aber okay, mittlerweile musste er ja immer mein Equipment tragen für mich. Was ich jetzt auch nicht ganz so schlecht fand. Aber ich habe mir dann gedacht, nee, er ist kein Lastwiesel. Ich gucke mich mal selber nach einem Daypack um, weil ich das ja eigentlich total geil finde. Und ja, die letzten Tage gesucht, Seiten gewälzt im Internet bis zum Erbrechen. Was für Anforderungen, worauf muss man achten, was muss es haben, was muss es können. Den Raiden gelöchert und letztendlich ist dann dieses Crea-Zip von der Firma Mammut rausgekommen, das ich beim MacTrack bestellt habe. Ja, morgen oder übermorgen, glaube ich, wird es an mich versendet. Sieht meiner Meinung nach recht geil aus. Steigende heiße Luft, genau, als es weicht. Nach oben, ganz richtig bei uns Frauen. ich bin mal gespannt. Also da ist fuck. Ganz ruhig, nicht verrecke. Nein, das eher nicht. Für die Nachhörer, der Axel schweißt seit gerade weniger Kohl essen. Diese heiße Luft meinte ich eigentlich jetzt eher nicht, weil das machen wir Frauen nicht. Nein, natürlich nicht. Nach meiner Theorie nicht. Richtig. Frauen putzen nicht und gehen auch nicht auf Klo. So. Genau, deswegen habe ich das jetzt so explizit gesagt. Die machen sich nur frisch. Ja, ich weiß genau. Oder pudert sich die Nase, wenn überhaupt. Gespannt, wenn das Teil kommt, da ich von Mama in letzter Zeit viel gelesen habe und mir auch das Logo recht gut gefällt. schauen wir mal, wie das Equip so ist. Ist halt ein Mammut, ne? Ja, dick und schwer. Von Mammut. Wäre auch albern, wenn sie einen Vogel drauf machen würden. Wäre blöd, ja. Dann hat die Manu wieder mal eingekauft bei Amazon. Also, gell, Einkaufspodcast und so. Doch, sie war wieder mal on Tour. Ich habe mir aufgrund eurer letzten Schilderungen über die Firma Anker und so weiter, habe ich mal geguckt, was so ein externer Akku da kostet, weil ja mein Handy öfter abkackt, trotz neuem Akku. irgendwie ist der auch nicht wirklich besser oder ich mache einfach irgendwas falsch, keine Ahnung, und habe mir da diesen Anker Astro E5 gekauft. Ob das jetzt der beste ist oder der neueste, kann ich jetzt gerade nicht sagen, aber er sieht gut aus. Der ist auch gut, also ich habe den ja auch, den E5. Spontan, ja, hallo Lucy. Hochglanzweiß. Hallo Lucy. Hab ihn jetzt gerade beim Laden und werde mal sehen, wie das Teil so ist. Ich denke, das ist auch ganz gut, wenn ich mit Raiden irgendwo im Wald draußen bin. Sollte ich dann mal wieder mein Navigationssystem brauchen, dass mein Handy dabei nicht abkackt. Ja, dann habe ich mein... ja, so ähnlich, Melanie 69. Genau, wir verstecken unser Club hier irgendwo. Also ich brauche ja keins, weil Mädels gehen ja nicht auf Klo. Also von daher, ja. Ich dachte, die nehmen Blätter vom Baum oder so. Nein, wir gehen nicht aufs Klo. Wir schwitzen es raus. Cool. Es wird abgeatmet. Ja, genau. Oh Gott, da gibt's gleich eine Stoppatmung. Hier nochmal ein Hallo an den Berfra, der hat es auch in den Chat geschafft. Und zwar schreibt er so ganz nett, Narben zusammen, entschuldigt die Verspätung, der Hund hat die Autoschüssel gefressen. Mahlzeit. Armer Hund. Das ist doch nur ein armer Berfra. Wieder los. Der Frau muss es rauswischen, ja. Ja. ja, zu meinem Einkauf bei Amazon. Also der Raiden weiß es, der Rest von euch weiß es nicht. Ich war ja die letzte Zeit ja sehr, sehr errötet auf dem Kopf, also die letzte Zeit, die letzten Jahre. Und bin aber eigentlich das nicht und wollte wieder zurück zu meiner Naturhaarfarbe auf dem Kopf. Und hab mir da was bestellt, was ich bei Amazon gefunden habe, um da wieder zurückzukommen. Und das kam auch heute. Das Zeug gesehen, ausgepackt, verwendet. Sehr skeptisch gewesen, weil es riecht echt wie Gülle. Also die ganze Wohnung, glaube ich, stinkt danach. Aber ich muss sagen, das Ergebnis ist faszinierend. Haare sind weg! Also so der Ansatz und die ersten 10 cm sind tatsächlich wieder richtig schön hell blond. Der Rest hat noch so einen leichten Kupfer-Touch. Wird aber in 3 Tagen dann auch vernichtet, weil dann kommt es nochmal drauf. Dann kommt noch eine Farbe und dann ist gut. Und dann ist, ja, dann habe ich mein Ziel auch wieder erreicht und dann ist die Manu auch wieder glücklich, weil wenn man so viele Jahre rot gesehen hat, irgendwann hat man einfach Schnauze voll davon. Und ja, ich muss sagen, die Haare sind noch alle drauf. Es ist auch nichts zerstört. Es ist schön wie immer. Ja, ich denke, für euch ist es eher weniger was, zumindest für die Männer hier. Einmal kurz drüber scheren und damit ist die Sache erledigt. was schreibt Berfra hier? Raidina, jetzt geht da irgendwas auf. So. Lies du mal vor, wenn es schon ein Thema ist. Ah ja, so ist zwar schon durch, aber du musst nur den Router durch einen Switch ersetzen und den Router bringst du anstelle des Splitters an. Quasi null Aufwand. Hä? Ja, genau. So geht's mir jetzt gerade in meinem kranken Hirn. Ach. Okay, ja, ich glaube, ich mache mir dann mal einen Screen und werde das morgen mal durchdenken, weil heute funktioniert es einfach nicht mehr. Oder, Berfra, nutze doch den Dienst des Piratenpads, wo du Sachen für die Ewigkeit postieren kannst. Hier der Link. Und weil wir gerade beim kranken Hirn waren, hier noch ein kurzer Aufruf, wenn ihr mehr Beauty-Tipps haben möchtet, schreibt es in die Kommentare. Manu hat bestimmt Lust, hier noch den einen oder anderen Tipp euch näher zu bringen. Zurück zu Manu. Ja, Raiden. Na warte. Das gibt ein Return. Genau, ein neuer Podcast von der Manu. Ja, das wäre doch auch mal was. Hört zwar keine Sau, aber okay, ja. Bin dann sag doch das nicht. Ein, ja, das wäre der perfekte Name, Bushcraft der Beauty, da hast du recht. Da muss ich dir echt recht geben, ja. Ja, aber ich habe da doch etwas auf dem Kosten. Und wenn jemand Tipps braucht, natürlich gerne an mich. Ich helfe euch auch. Ich helfe auch den Männern. ja, und zu der Letzt spiele ja jetzt auch mit der Eule. Da hat mich wieder mal unser lieber netter Raiden angefixt dazu. Ich habe mir gedacht, ich guck mir mal die Eule an, das Duolingo. Und das macht Spaß. Dieses blöde Vieh macht Spaß. Da macht Englisch lernen echt Spaß. Ich meine, ich brauch's zwar nicht lernen, weil ich kann's, aber es macht Spaß, das bestätigt zu kriegen. Lob von der Eule. Also, hat echt was. Ich meine, was ein bisschen nervt ist, dass du jeden Abend belästigt wirst von dem blöden Federvieh, dass du doch noch an ihr spielen musst. Aber okay, naja gut, wenn sie meint, dann spiele ich halt an ihr. Wie spielt man denn an einer Eule? Naja, Raiden erklärt es doch. Ja, du, nein, hast halt, so du hast halt da so eine grüne Eule, die ist halt da. Und die, und die fordert dich halt auf, deine Trainingseinheiten zu machen. Und das nächste ist halt, dass du deine Eule hier praktisch, oder du, ja, das ist wie bei so einem Rollenspiel im Endeffekt. In Spielen ist es halt so, keine Ahnung, töte 10 Schweine und dann machst du das und dann gibst du da die Quest ab und dann bekommst du halt XP-Erfahrung halt, ne? Und dann tut sich halt dein Erfahrungsbalken erhöhen, sage ich mal. Und bis zum nächsten Level ab. Und hier ist es halt so, du musst halt hier so und so viel Mal die Übungsrunden durchlaufen und so, dass du dein Level abbekommst. Ja, und das ist auf dem Telefon oder ist das so? Das gibt's am Telefon, das gibt's hier im Webbrowser. Ach so. Mhm. Lass die Eule tanzen. So. Das ist echt jetzt interessant. Bin ich neugierig. Vor allem, weil auch die Aussprache eben trainiert wird. Ich meine, ich verstehe die Eule zwar nicht, was sie sagt. Also muss es dann teilweise auf langsam stellen, weil es so ist. Das ist eine Eule. Irgendwann, wenn du das dann mal verstanden hast, ist es gar nicht schlecht. Und ich muss sagen, ja, das sind halt ganz kleine Lektionen. Es geht so über 5 Minuten und ja, nicht schlecht. Hat was. This is a woman and I am a girl. Na, this is a boy and I am a girl. Ja, das kommt unterschiedlich. Das wird immer zusammen gemixt. Ja, aber das Boy kam ja noch nicht drin vor, wie wir seit letzter Podcast-Folge wissen. Komm auch nicht. Komm auch noch nicht. Ja, so. Und das war's eigentlich soweit von meiner Woche und dann schmeiße ich doch den Ball mal zum lieben Kai. Ja, und ich fange den Ball schön auf. Normalerweise geht er zurück an den Raiden, aber ich mach da mal spontan weiter, wenn Lucy mich lässt. Ah, Lucy legt sich gerade hin, gut. Okay, meine Woche, ja, ich habe am Wochenende versucht, auf meinen Laptop, den ich mit Linux, also auf den ich ja Linux installiert hatte und da probiert hatte, mit dem Nachtzug einen Streaming-Rechner zu basteln und mir das Linux irgendwie überhaupt nicht beigeht. Ja, habe ich versucht, meinen Windows 7 wieder drauf zu schmeißen und und ja, das ist mir irgendwie nicht gelungen. Warum nicht? Ja, keine Ahnung. Der liegt jetzt hier in der Ecke und schmollt vor sich hin. Ich habe versucht, da war eine Partition drauf mit dem Recovery, das hat nicht funktioniert. Ich habe hier noch ein Windows 7 so rumliegen auf DVD. Das ging auch nicht, keine Ahnung. Muss ich mich mal jetzt am Wochenende vielleicht nochmal näher dran setzen und bisschen energischer versuchen, das Ganze zu installieren. Aber ja, hab's nicht hinbekommen. Wie installiert man denn energisch? Ja, mal eben mit mehr Muse. Jo, die CD und prügel die in die Festplatte. Ja, genau. Ja, irgendwie, ja, das Thema PC und Computer, ach, ich weiß nicht. Könnte meist dasselbe sein. Es gibt anscheinend keinen Computer für mich, so ein Computer für Dummies oder so. Ich weiß nicht. Oh doch, gerade als gibt man so einen Lerncomputer. Ja, genau. 1+1 gibt 3 oder so. Genau, genau. Und mit Hangman ja. drauf. Yeah. Ja. Boah, Hangman, geil. Das haben wir wieder aus. Ja. Oh Gott. Ja, am Samstag wurden bei mir hier in der Wohnung endlich mal die Türen eingebaut. Bis auf eine, die war von der Bestellung her, war die Zarge noch nicht da. Aber der Rest ist jetzt eingebaut. Ich konnte jetzt endlich mal in meinem neuen Bad duschen. Ja. Und, wie ist es? Ach, cool, geil. So eine schöne Regendusche. Ach, toll. Boah, mach mir halt einen Zahn lang. Nee, das kann ja an Zahn lang möchte ich nicht. Da kannst du bei deinem Zahnarzt gehen. Das ist ja gefährlich bei dir. Apropos Zahn lang, wie Melanie69 schreibt, du bist eine Nase. Wie oft hast du Linux schon installiert und wieder runtergeschmissen? Noch gar nicht so oft. Ich habe Linux hier auf meinem normalen Rechner installiert und habe es auf dem Laptop installiert und runtergeschmissen habe ich es jetzt nur auf dem Laptop. Also hier auf dem normalen Rechner läuft es ja parallel mit Windows, beziehungsweise es läuft nicht, weil ich meistens doch unter Windows hier den Rechner nutze, weil ganz einfach, zum Beispiel wenn ich jetzt das Teamspeak nehme, gehe in Teamspeak rein, muss ich jedes Mal alle Einstellungen für mein Mikrofon neu machen und das nervt mich. Und es ist halt eben, das Linux-Thema geht mir irgendwie nicht bei. Das Ganze über diese, wie heißt diese Eingabeaufforderungsmaske da? Terminal da einzugeben und so. Ist für mich irgendwie ein Schritt zurück. Ist bei Windows einfach hier, klick da und fertig. Und bei Linux musst du halt eben da irgendwelche... Gib da ein, gib dort ein. Ja, irgendwelche Sätze und Bücher eintragen und es geht mir eigentlich, keine Ahnung, weiß nicht. Ist anscheinend nicht meins. Die letzte Möglichkeit, die es da noch gäbe, wäre, irgend so ein Apple-Gerät zu kaufen, aber mal warten. Ich habe mir jetzt einmal, nachdem die Apple-Geräte jetzt einiges neu kam, mal durchgeguckt und habe mich dann, wenn es sowas mal geben sollte, dann doch wieder für ein MacBook entschieden. Denn der Mac Mini ist, der kleine, den es ja jetzt da gibt, der ist mir ein bisschen zu schwach auf der Brust, würde ich mal sagen. Und außerdem, den Windows-Rechner brauche ich ja noch zum Zocken, weil Eurotruck Simulator, Achtung, Werbeeinblendung, läuft halt eben nicht auf dem Mac. Deswegen muss es den Windows-Rechner weiterhin geben und dann noch einen Rechner hier hinstellen und noch einen Bildschirm oder noch mehr Kabel, an der Lucy spielen kann. Ist nett. Und so ein iMac, halt eben noch ein Bildschirm. Keine Ahnung. Deswegen denke ich, wenn, dann gibt's irgendwann vielleicht ein MacBook. Was für eins? Ich denke mal eher so ein MacBook Pro, weil die MacBook Air doch auch wiederum sehr schwach sind. Aber das sind alles noch Themen, die in weiter Ferne liegen. Im Moment gibt's hier in der Wohnung noch genug einzukaufen und zu machen und zu tun, dass mein Geld etwas auffrisst. Und das ist mein Rechnerproblem. ich soll auf den Raiden warten, schreibt die Melanie. Mache ich. Raiden, wann gibt's ein neues MacBook bei dir? Ja, dazu muss man erstmal sagen, damit der souveräne Nachhörer auch weiß, was denn Melanie 69 geschrieben hat. Warte ab, Raiden verkauft jährlich ein MacBook in der Altitüde. Hatte ja die Chance, aber wie gesagt, durch die ganze Renoviererei hier ist da im Moment nicht dran zu denken. Ja. Er ist lieber mal die Türen draußen gelassen. Ja. Oder die Regendusche. Ja. Ja, gut, die war jetzt da nicht so teuer. Also, das ist jetzt kein. Hast du keine Qualität gekauft? Nee, genau. Ich hab mir gedacht, das war mal was Neues. Einmal dieses Baumarktzeug da. Ja, irgendwo musst du ja sparen. Oder Melanie Schreit oder den Sommerkamin. Ja, lässt ja noch auf sich warten. Da ist ja bis jetzt noch keine Baugenehmigung erteilt worden. Das muss ja noch bei der Kreisverwaltung abgehakt werden. Und ich denke mal, im Winter sitze ich hier mit dicker Decke und Fließjacke an oder so. Naja, gut, Zentralheizung haben wir ja auch noch, aber mit so einem Kamin ist ja doch schon ein bisschen muggeliger, ne? Naja, aus der Muschel, die muss man warm will, ne? Jo, und damit's Lucy hast die Scheiße. Die Lucy, genau. Die hält mich warm, gell? Und damit es ein bisschen mehr Kohle am Ende vom Monat in der Lohntüte ist, war ich am Montag streiken. die Gewerkschaft hat zum Warnstreik aufgerufen und gestern und heute waren dann noch weitere Verhandlungen und siehe da, unser Streiken hat geholfen. Es gibt 2,4%, glaube ich, mehr Lohn. Cool. Ja, rückwirkend zum 1. September, glaube ich. Ja, aber das Warnstreiken, das ist ein Grauen. Da wirst du, bis du da dann dein Streikgeld hast, beziehungsweise dich eingetragen hast, bis du dein Streikgeld hast, da vergehen Stunden. Ja gut, hast du nichts da, sag ich mal. Aber trotzdem, die haben dann du musst dich in zwei Listen, einmal in der Anwesenheitsliste eintragen und dann musst du das für das Streikgeld ein Formular ausfüllen, beziehungsweise das ist schon ausgefüllt, du musst nur noch unterschreiben und halt eben gucken, dass die Daten richtig sind. Dann haben die in zwei Schlangen da gestanden, auf dem Tisch stehen dann die Buchstaben von A bis L und von M bis Z dann, ne? So, da habe ich mich zuerst mal in der Faltenschlange, weil das haben sie natürlich schlauerweise auf den Tisch geklebt, anstatt es irgendwo oben an der Decke festzumachen, wo es jeder sehen kann. Dann hast du dich zuerst mal in der falschen Schlange angestellt, dann bist du vorne, ja, nee, hier ist nur bis L, sie heißen ja M wie Müller, sie müssen in die andere Reihe und so fort. Dann stellst du dich wieder da hinten an, bis du dann dort bist, musst du dich dann wieder in die nächste und so weiter und so fort. Und da vergehen Stunden, ja. Deswegen, mal gucken, beim nächsten Streik, ob ich überhaupt noch mitstreite. Oh Mann, hast du hier schon mit Pfeife und so? Nee, also so bekloppt bin ich nicht. Da gibt's ja diese Warnwesten oder Plastiktüten mit dem Gewerkschaftsaufdruck drum. Oh. Also, es gibt's halt eben Verrückte, die ziehen das Ganze dann an und ich bin dann halt eben einfach so mit bei dem Streikmarsch durch die Stadt und mit gewissem Abstand. Mit dem Podcatcher im Ohr, mit der geballten Faust davor. Ne? Ja, nee, also so bin ich dann nicht, dass ich hier noch mit einer Fahne rumrenne oder so, was teilweise da verteilt wurde. Da habe ich mich überall gut gedrückt. Ist der gleich bei BND dann irgendwo in der Datenbank drin, ist da nix. Ja, bin ich ja sowieso. Ja, und da der Hendrik letztes Mal von diesen Handyhüllen hier gesprochen hat und bei mir ja Schmalhans Küchenmeister im Moment am Kochen ist, habe ich mir auch eine Handyhülle bestellt. Die etwas günstiger ist, aber im Prinzip das Gleiche. Und das macht das iPhone 5S doch sehr griffiger. Das ist ja sehr eckig und sehr glatt, wenn man es ohne Hülle benutzt. Und mit der Hülle, die ist also hauchdünn. Das gibt es dann gleich zwei Stück. Eine weiß durchsichtige und die andere ist so grau, glaube ich, war es oder was. Ja, also das, wie sagt man, das Handling ist damit doch um einiges besser geworden. Ja, nochmal zurück zu meiner Wohnung. Ich habe die ersten Deko-Bilder gekauft bei Davanda. Was ist das? eBay für Bastler oder keine Ahnung, was, wie man den Shop da bezeichnen soll. Aber die haben teilweise schöne Sachen. Da habe ich mir zwei Bilder gekauft für die Küche. Und die müsste ich jetzt dann auch aufhängen. Habe die in IKEA-Rahmen reingetan und wenn sie aufgegangen sind, gibt's auch mal ein Bild in der nächsten Podcast-Folge oder in einer weiteren Podcast-Folge. Ja, der Raiden hat in der letzten, im letzten Raidinger hat er mich gebeten, ein aufzuschreiben oder ein Video zu machen, wie man mit Audacity Rauschentfernung macht. Das ist ja kein großes Hexenwerk. Ich habe da mal ein kleines Video gemacht. Könnt ihr euch mal angucken. Ich hoffe, ja, so mache ich es halt eben. Ich weiß nicht, ob es da andere Möglichkeiten gibt oder ob ich da was vergessen habe, aber so habe ich es gemacht. Und so ist eigentlich die Audioqualität dann bei mir auch ganz gut. Das Rauschen ist halt eben weg. Und könnt ihr euch mal angucken, wie das so geht. Aber der ein oder andere weiß es ja vielleicht, wie es geht. So, und dann blenden wir jetzt da den Werbebanner ein. Für Euro Truck Simulator 2 habe ich auch ein neues Let's Play gemacht, extra für heute, damit ich überhaupt den Euro Truck Simulator hier auf die Liste bekomme. Bin aber leider mit der Qualität nicht zufrieden, da habe ich irgendwas verkehrt gemacht, aber naja, schauen wir mal. Gibt's die Woche vielleicht noch ein neues. Jo, das war's dann soweit von mir. Von München nach Linz. Genau, auf jeden Fall bei schönem Wetter. Bei schönem Wetter und man sieht echt toll die Berge. Schön. Ja, und auch mal einen neuen Truck genommen und so weiter. Also nicht beim letzten Mal war es, glaube ich, ein Volvo oder so. Und diesmal habe ich einen Iveco genommen. Einen roten. Ja. Mhm. Jo, das war's von mir. Fährst du denn mit oder ohne Ladung? Natürlich mit Ladung. Okay. Ich meine, ohne Ladung wäre ja irgendwie doch der Dieselverschwendung oder so. Also mit Ladung natürlich. Ich meine, der Kai fährt nur Öko. Na, Öko fahre ich eben nicht. Ich weiß jetzt ja gar nicht mehr, was ich geladen hatte, aber irgendein Chlorid oder sowas. Weil, ja, mit Ladung ist es auch nochmal ein ganz anderes Handling von dem LKW, weil er ja in den Kurven drückt, beziehungsweise wenn es berghoch geht, gerade hier in den Alpen, München Richtung Linz, muss ja durch halb Österreich durch oder so, gibt es auf den Autobahnen doch die ein oder andere Steigung. Und wenn du dann so ein Iveco hast, der ein bisschen schwach auf der Brust ist, ich glaube 560 PS hat das Teil, der braucht da ein bisschen, bis er die 19 Tonnen da den Berg hochgezogen hat. Deswegen, das gibt immer ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, was für einen Traktor du hast, welche Ladung du hinten drauf hast, immer ein bisschen was Neues. Jo. Das dann, war deine Woche. Das war meine Woche, genau. Cool, dann nehme ich den Ball und dann denke ich, dann behalte ich den gleich mal und steige in meine Woche ein. Was gab's letzte Woche bei mir so? Und zwar habe ich mir notiert, ich habe letztes Mal was vergessen zu erzählen. Obwohl sie in den Shownotes drin gestanden hatte, aber keine Ahnung. Das ist wie heute auch wieder voll neben der Kappen. Mittwoch ist halt Mittwoch, ne? Und zwar, ich habe mir diesen Pocket Cast mal gekauft, weil man da, beziehungsweise wir haben hier so der coole Typenchat und da hat er einen Nachtzug drüber erzählt, irgendwie, dass man, wenn man Pocket Cast hat, dass man da praktisch auch ein Webinterface hat, also ich kann da auf die Homepage gehen von Pocket Cast und sehe dann da meine abonnierten Podcasts und ich kann die dann auch praktisch im Web hören über die Seite und das synchronisiert sich dann. Ja, wenn ich jetzt hier bei einer Minute 30 oder was im Web auf Pause drücke, dann kann ich dann bei einer Minute 30 hier automatisch an meinem Telefon dann weiterhören und so. Fand ich ziemlich cool. Bietet sich ja an, wenn man hier ja, so als Büromensch, sag ich mal, seine 8 Stunden oder was hier vom Rechner sitzt, muss man halt immer das Telefon im Ohr haben. Allerdings finde ich den Pocket Cast Client an sich ziemlich scheiße, ehrlich gesagt. Echt, wieso? Fällt mir absolut gar nicht. Mir gefällt der gut. Nee. Ich muss dazu sagen, ich hatte vorher Downcast und ich bin jetzt auch wieder zurück zu Downcast und es ist überhaupt kein Vergleich. Gut, bei Downcast kann ich halt eben nicht über die Weboberfläche hier irgendwie was machen, aber der Downcast ist meiner Meinung nach einfach der bessere Client. Von Einstellungen her, von ganzen Handling einfach. Ja gut, bei Downcast hast du wirklich viele Einstellmöglichkeiten. Auch gerade was ist Downloaden von Podcasts. Die kannst du ja ortsbezogen, zeitbezogen, glaube ich, auch sogar einstellen. Ne? Es ist halt einfach top. Also, da fällt dazu also von mir echt keine Empfehlung. Stand heute, vielleicht wird es auch noch besser oder so, aber Stand heute ist es für mich einfach nicht nutzbar, so wie es heute ist. Hat von euch einer schon dieses Podcat probiert? Nee. Hast du es drauf? Nee, ich bin dabei, überlege mir das zu installieren. Ich hab's gerade hier mal aufgemacht. Podcat. Das gibt's aber nur für den Google Play Store, sehe ich gerade ein Podcat. Nee, gibt's nicht. Fürs iPhone. Nur für Apple, ja. Echt? Und was ist denn das hier? Achtung, ich poste mal im Chat. Das ist doch auch ein Podcat. Mhm. Also keine Ahnung, ich hab's einfach mal das eingegeben, ne? Ja, ja. Podcat. Was anderes auf jeden iOS. Ich glaube, der Podcast kenne ich nicht. Ist es irgendwas Besonderes? Ja, das ist von der Janet. Wo du gesagt hast. Ja, ja, genau. Also das ist dieser Podcast-Client, wo man dann auch gleich kommentieren kann und so. Ja, was geplant ist. Ich weiß nicht, was schon gemacht ist. Keine Ahnung, ich hab's halt nicht. Cool, wenn du den Link noch raussuchen würdest, dann hauen wir den nochmal in die Shownotes, weil ja, der interessiert mich auch. Ja gut, ich hab's jetzt auf dem iPhone. Ich habe einfach gerade nachgesucht im App Store, okay. Podcast, und dann habe ich es halt hier gesehen. Wie kriege ich jetzt hier einen Link raus? Podcat iOS bei Google eingegeben. Und da muss man das auch eigentlich schon finden. Vielleicht noch App. Ja, es ist halt Mist 9. Das gibt's jetzt erst eine Woche oder halb. Ja, gut. Warte, ich suche nicht. Ich posten. Red mal rein. Icy hat da irgendwas gepostet. Der Icy. Ja, das ist der Link vom Icy. Dankeschön. iCloud Sync, Episoden Sharing, Kommentare, Favorisieren und Lesezeichen setzen, Podcast Infos wie Shownotes und Kapitel. Import und Export der Dateien. Cool. Kaufe ich mir. Will ich testen. baust du noch in deinen... Das könntest du eigentlich bei App der Woche mit reinschmeißen. Pop. Ja, können wir machen. Aber ich hab's halt... Ich will jetzt nicht werben für Sachen, die ich selbst noch nicht probiert habe. Ja, aber die Homepage schaut cool aus. Passt schon. <Das ist die Hauptsache. lacht> auf alle Fälle. Also Janet mit... passt auf jeden Fall auch in der Welt. Also das von daher okay. Ist eine Werbung wert. auf alle Fälle ist es halt so, dann denken wir doch schon wieder bestimmt, 30% unserer Hörer ab. Das sind bestimmt alles irgendwelche Apple-User und es ist ja wurscht, ob sowas kann. Es muss gut ausschauen, wenn die Homepage schon gut ausschaut. Wurscht. Alles noch eine Style-Frage. Egal. Bevor ich mich um Kopf und Kragen rede, obwohl ich das wahrscheinlich jetzt gleich tun werde, möchte ich noch auf den Podcast Sendungsbewusstsein hinweisen. Das habe ich auch letztes Mal vergessen. Und zwar, ich meine, wenn ja viele schon kennen, gibt es halt einen Podcast, der ja andere Podcaster interviewt. Und unter anderem hat er jetzt in der Folge 7 den Tim Pritloff interviewt. So. Der ein oder andere. Jetzt ist es raus. Der ein oder andere Hörer, der wurde im Podcast schon was länger verfolgt, hat bestimmt den Anschein, oder man könnte meinen, dass ich den Tim Pritloff nicht so gut gesinnt bin, wie auch immer. Ich habe mir den Podcast angehört und ich habe mir den dann nochmal angehört. Ach doch. Ja, und ich muss sagen, auch wenn ich jetzt damit in den sauren Apfel beißen muss und keine Ahnung, aber ich nehme alles zurück, was ich so gesagt habe. Ich habe den Tim in vielerlei Hinsicht falsch eingeschätzt und werde in Zukunft auch nichts mehr Negatives irgendwie über ihn sagen bzw. bashen. Das schneide ich raus und schicke es. Nein, aber wie gesagt, das Interview hat mir sehr gut gefallen und wie gesagt, ich habe mir den ja auch mehrmals angehört im Podcast. Er macht es schon richtig so, wie er es macht, auch wenn es oft falsch ankommt, was er davor hat. Also meine Meinung halt, ne? Aber wie gesagt, nehme ich zurück und der Typ, der passt schon. Also. Spontaner Einstellungswechsel. Ja, der selbstdenkende Mensch hat das Recht, seine Meinung zu ändern, ne? Jetzt gibt's demnächst ein neues Plugin auf dem Blog, oder wie? Na gut, ne, machen wir nicht gleich hier. Ich meine, es ist ein Prozess der Veränderung, ne, und zumindest, na, ja. Ich finde, wenn man schon Leute irgendwie, was heißt, ich meine, so richtig, wir haben den ja nie irgendwie beleidigt oder sonst irgendwas, um Gottes Willen, nur, er ist halt doch, wenn ich drüber gesprochen habe, schon irgendwo aus meiner Sicht oder aus der Sicht vom Podcast hier in ein negatives Licht immer gerückt worden. Und das möchte ich hiermit einfach mal ihn doch in die Sonne stellen sozusagen. Also das passt schon, was er da macht. Und hab halt auch dazugelernt, ne? So. Aber jetzt kommen wir mal was. Das ist ganz natürlich, was du machst, finde ich, dass man dann selber sagt, das ist so nicht in Ordnung gewesen, wie ich bisher drüber gedacht habe. Aber längst nicht selbstverständlich, das sozusagen dann echt ist Achtung wert. Ich finde es auch gut, du hast echt einen Arsch in der Hose. Ja, so, das muss mal gesagt werden. Man frei. Naja, es gehört sich so. Ja, klar. Aber wie gesagt, nicht selbstverständlich, gut. Ja, und dann kommen wir auch mal dann zu dieser Woche. Die Manu hat es ja schon gesagt, wir waren ja alle zwar nicht so wirklich, also mehr ich wie sie, die Wochen nicht so auf der Höhe, das Wochenende und die Wochen irgendwie, keine Ahnung, das. Also irgendwie, ich kränkel irgendwie rum und so nach dem Motto, ich verschlepp's oder so, immer keine Ahnung. Naja, halt, immer noch schwach auf der Brust. Obwohl ich sagen muss, ich habe mir jetzt diese Vitamine da mal gekauft, von A bis Z, ne, von Doppelherz. Und da schmeiße ich mir jetzt einfach mal immer eine Pille rein am Tag. Weil Manu und ich der Meinung sind, nachdem ich ja hier jetzt eigentlich schon in kurzer Zeit sehr viel Gewicht verloren habe, dass der Körper das mal da rabbelt und der momentan vielleicht ein wenig ein Defizit hat, was mein Vitaminhaushalt angeht, einfach mal ein bisschen zu pushen. Wahrscheinlich ist es nur viel Geld ausgegeben für teuren Urin, keine Ahnung. Aber Nee. Ich denke, das brauchst du mal. Gönn dir das. Das ist dir deine Gesunde doch wert. Ja, 5 Euro kann man schon mal probieren. Dann, der Axel Schweiß aus dem Chat schreit hier Grano Fink. Da könnt ihr vielleicht auch mal ein kurzes Update dazu geben. Funktioniert hervorragend. Also mittlerweile zieht's auch bei mir. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Außer heute Morgen war ich schon um 3 Uhr wach. Und bin eigentlich aufgewacht, weil ich mir arbeitstechnisch irgendwie nachgedacht habe. Und konnte dann einfach nicht mehr schlafen. Aber hatte nichts mit der Blase zu tun, also war alles noch im grünen Bereich. Also wirkt Wunder. Dann habe ich euch in der letzten Folge erzählt, dass ich ja mit Manu hier bei in den Buchladen war und Thalia in den Buchladen war und ja hier dieses Buch entdeckt habe, beziehungsweise mir habe empfehlen lassen von Chris Carter, der Crucifix-Killer. Und den habe ich jetzt durchgelesen und was für ein geiles Buch. Also wirklich coole Geschichte. Hat mir sehr gut gefallen. Und ich poste euch mal den Link. Das Ganze hat der Chris Carter geschrieben. Und hier gibt es hier so eine Facebook-Seite, wo auch sonst, weil Internet ist Facebook, haben wir ja gelernt. Ne? wo hier seine Bücher sind. Ich sehe gerade, hoppala, das ist ja Englisch. Naja, ihr könnt sie alle bis auf mir verdauen, wird das kein Problem sein. Hier den Crucifix-Killer herauszufinden. Und dann habe ich mir auch dann gleich den zweiten Teil bestellt. Ich wollte eigentlich warten, bis Manu mal wieder da ist, dass wir zusammen hier nach Thalia gehen können, aber das dauert nur ein wenig. Von daher. Und dann greift der einfach vor, gell? Also das müsst ihr euch mal vorstellen. Ja. Sauerei hier. Naja, kann ich nicht warten. Ist halt so. Ich möchte echt den. Sobald ich wieder da bin, gehen wir trotzdem zu Thalia. Ja, logisch. Es gibt ja noch mehr Bücher, wo ich da entdeckt habe, wo ich schon auf meiner Warteliste habe. Also diesmal 6 Stunden, oder? Ja, dann brauchst du nicht mehr kaufen, glaube ich. Zumindest eine Buch, weil es ist nicht so dick. Und auf alle Fälle habe ich mir jetzt den zweiten Teil bestellt, und zwar Chris Carter, der Vollstrecker. Also, freue mich auch schon drauf. Klicke mal kurz aus der Beschreibung vor. Da kann man auf mehr klicken. Mist, okay. Ein Priester wird geköpft, seine Leiche, ein Hund, was... Ah, warte mal, ich muss das mir ranzoomen, ich merke schon, ich bin da. So, groß machen, so. Ein Priester wird geköpft, seiner Leiche ein Hundekopf aufgesetzt. Eine Frau verbrennt bei lebendigem Leibe in einem verlassenen Haus. Eine weitere wird an den Füßen aufgehängt und in ihrer eigenen Badewanne ertränkt. Detective Robert Hunter und sein Kollege Garcia sind auf der Jagd nach dem brutalen und gewissenlosen Killer. Ein Killer ohne Erbarmen, der weiß, was seine Opfer am meisten fürchten. Wenn also, dir so Gutes widerfährt, das ist Asbach Uhlenfährt. Also da bin ich schon recht gespannt drauf. Und das Witzige ist, da bin ich ja wieder zu meinem Online-Händler meines Vertrauens gegangen. Und da hieß es dann so, ja, Lieferzeit 6 Tage. Hallo, ich bin Prime-Kunde, was soll denn das? Na? Und da war ich dann so dreist und denke mir, okay, ich habe mich bei Thalia angemeldet und morgen ist es da. Ich gebe euch gerne nochmal den Link zum Buch. Hier im Chat, natürlich auch verlinkt. Und ansonsten, wer bei Chris Carter einsteigen möchte, gibt's aktuell 4 Bücher. Ist der erste Band eben der Crucifix Killer. Ist da was auf Spotify? Ja, es gibt was auf Spotify und zwar, ich glaube, der Vollstrecker gibt's, glaube ich, sogar. Warte mal, ich hab's gerade offen, warte mal. Chris Carter. Nein, nicht der von den Backstreet Boys. Nein, warte mal. Moment. Chris Carter, der Knochenbrecher, gibt's da als Hörbuch. Und ich glaube, das ist der 3. Teil, glaube ich. Perfra im Chat at Raiden, wo du es gerade von Büchern hast. Wie heißt noch das Buch, das du neulich öfter verschenkt hast? Es war vom Glenn Greenwald, und zwar die globale Überwachung. Ich schaue nochmal, ob ich den Link finde. Überwachung. Das ist das, das ich im Moment bei mir habe, oder? Genau, wo ich dir ausgeliehen habe. Habe ich schon angefangen. Geil. Ja. Oder besser gesagt, erschreckend. Zack, hier der Link Perfra im Chat. So. Ansonsten, na, wer kennt's noch? Und alles Gute für ihre geistige Gesundheit. Frasier. Ich habe momentan wieder Frasier im Ohr. Und zwar, ist es so. Ach, der ganze Bürotrubel etc. Es gibt mir gerade mal alles ein wenig ziemlich auf den Piss. Und da ziehe ich mich zurück, habe mein Headset auf und habe mir aus ein paar Frasier-Folgen das Audio rausgerippt als MP3. Und das habe ich jetzt dann immer so laufen während der Arbeit und höre dem zu einfach. Wegen einfach die Serie praktisch nur hören, nicht sehen. Und ich kann mich da echt saugut konzentrieren. Keine Ahnung. Also läuft ganz gut. Und nachdem ich jetzt wieder dabei bin, mir die ganzen Folgen nochmal anzuschauen, bin ich irgendwie über eBay auf ein Buch gestoßen, das schimpft sich halt vorweg noch. Ich habe ja hier auch, Moment, Achtung, gleich wird's laut. Ich habe ja hier dieses Buch von ja, Frasier, also die Frasier Scripts, 15 of the best scripts from the only television show to win 5 und so weiter halt. Und im Endeffekt ist doch die erste Staffel oder zumindest halt 15 der besten Skripte halt von der Serie, wo man halt wirklich hier sieht, was der Frasier sagt, was der Nils sagt. Also ziemlich cool als Buch. Und jetzt habe ich mir ein Buch bestellt hier aus England, noch so ein Paperpack. Da kann man wegen sein Frasier-Wissen auffrischen. Und zwar heißt's What's Your Frasier's IQ? 501 Questions and Answers for Fans. Also praktisch 500 Fragen und Antworten für Fans. Kannst dann praktisch ja, dein Wissen testen, was ich ziemlich cool finde. Und ich habe es auch ganz günstig gekriegt für 8 Euro umgerechnet. Also ich habe gesehen, da, bei eBay, da gibt es welche, die verkaufen das für 100 Euro oder so, oder 100 Dollar. Also Arsch offen. Ja, das ist ein bisschen übertrieben, oder? Ja. Aber ich merke schon, ihr seid nicht so die Frasier-Freunde, oder? Nee, ich kenne den gar nicht. Ah, jetzt zeig ich. Ich habe erst begonnen. Nee, ich habe ja kein Watch Ever mehr. Gibt's den bei Amazon Prime Video? Nee. Okay. Das ist zu speziell, muss man so ausdrücken. Okay. Das ist sehr speziell, ja. Aber geil, steht drauf. Ja, ist cool. Genau. So. Und ansonsten, was gibt's noch die Wochen? Viel Stress, wenig Brot. Heute beim Weight Watcher ein kleines Update. Ja, ich habe wieder 200 Gramm abgenommen. Juhu. Yeah. Ja. Congratulations, trotz Hähnchenschenkel. Wollte es kurz sagen, lässt einmal das unterhemmlich. Na, aber. Und schon passt. Ja, und wie gesagt, am Freitag ist ja hier wahrscheinlich Wohnentreffen oder so, aber halt in München, hier, der Stammtisch. Aber ich weiß noch nicht. Also, ich habe zwar zugesagt, wenn ich so weiterkränkel, dann ist es alles wegen blöd, weil mein Onkel hat beschlossen, jetzt halt am Wochenende zu heiraten, einfach mal so. Das heißt, dann würde ich am Freitag nach der Arbeit schnell auf München runtergurken. Und dann müsste ich dann wahrscheinlich bei Verena pennen und so. Und dann müsste ich schon am Samstag spätestens um 5 Uhr aufstehen, damit ich um 6 losfahren kann, damit ich dann um 11 Uhr am Standesamt stehen kann, weil mein Onkel meint, der muss ja Geburtstag feiern und zwar nicht auch an irgendeinen Samstag, sondern am Kerwasch-Samstag, sprich bei uns ist auch noch Kerwa und Halligalli dann Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag und ja, und ich kränkel da wegen, aber man muss ja hier wieder, ja, Männer sind wir, Männer bleiben wir, aber schon, wenn immer alles mit was gibt an Spaß halt, also an Party. Oder weiß ich nicht, ob ich das dann alles irgendwie unter den Hut kriege. Na, mal schauen. Tja. Schon dich, sonst brauchen wir nächste Woche einen Krankenwagen, wenn ich komme. Wird jetzt nichts mit der Tour. Der Volleck. Der Five und so weiter. Der hat du musst Kerwa erklären für die Fischköpfe reden. Ja, hast recht. Also Kerwa ist sowas wie Kirchweih. Oder Kirmes. Oder Kirmes. Oder Oktoberfest in Klein. Jahrmarkt. Rummel. Rummel, genau. Saufen ohne Reue. Ja. Und nicht mehr wissen, was man gedo hat. Aber schimpfen, na, das war ja Kerwa. Ja, Kerwa hebt alle Gesetze auf. Also, ja, das ist, für uns auch so. Na, da kannst du mit deinem größten Ernstfeind kannst du da was machen. Und am nächsten Tag spricht keiner mehr drüber. Hat alles nicht stattgefunden. Ganze Dorf hat's gesehen, aber am nächsten Tag wird alles vergessen. Setzt du dann deinen Schlapphut auf? Bist du dann Hubert? Besser nicht. Bist du als Hubert oder als Rain? Was doch, alle Hasen Fritz plus der Hans, der ist Josh. Naja. Und das war's dann also von meiner Woche, denke ich. Es gibt bestimmt noch einiges zu berichten, zu erzählen, was mir fällt spontan nicht ein, weil ich immer nur auf Mittwoch umschalten muss, beziehungsweise ich immer noch irgendwie zu kämpfen habe, alles irgendwie unter einen Hut zu bekommen mit Shownotes eintragen und so. Und bei uns auf Arbeit ist nämlich ja das Google Docs gesperrt und da muss ich immer über Umwege hier meine Sachen notieren und ach, alles mein blöd momentan. Genau. Somit gebe ich den Ball weiter an den Muffelewuff. Jawohl, wo war ich denn? Moment, muss ich mir erst mit akklimatisieren. So, ja, bei mir ist nicht allzu viel passiert. Ich war am Wochenende, am Sonntag, um genau zu sein, bei der Babymesse oder auch Babywelt genannt hier in München. Ja, gibt's nicht viel zu sagen, glaube ich. Ist ein etwas irritierendes Ereignis. sprich sämtliche, die komplette Industrie, die meint, sie müsste irgendwelche Kinderprodukte anbieten, ist dann natürlich auf einen Punkt versammelt und ballert einen mit Werbung zu und mit Proben und allem. Ja, und haben uns das über uns ergehen lassen. Was kostet dein Baby, schreibt die Melanie. Das ist billiger, als man denkt, vor allem für eine Frau. Also. Frauen kriegen da Rabatt. Also uns kostet das unser Aussehen, ja? Das ist eine Frage des der Aufnahme der entsprechenden Stoffe. Du kennst dich einfach aus. Also. Das war die geilste Beschreibung, die ich jemals gehört habe. Ja, aber ich habe doch schon gehört, dass da die Männer mitschwanger sind dann irgendwann. Gibt's auch solche, aber das sind dann solche, die wie ich drunter leiden, dass dann die Frau entsprechend das Kind im Kreißsaal lässt und der Mann die nächsten 2 Jahre immer noch damit beschäftigt ist, die Pfunde wieder loszuwerden. Aber das kommt mir bekannt vor, ja. Ja, gut, ich habe immer noch das vom ersten Kind drauf, das passt schon so. Ja, ansonsten haben wir uns das angetan, haben unsere Tochter natürlich noch dabei gehabt, die noch nie auf einer Messe war. Und das ist natürlich ganz toll, wenn da hunderte von Leuten rumstehen und du permanent dein Kind suchst. Sehr spaßig. Und ja, ich habe sie auf dem Bällebad wieder gefunden. Es gibt so ein paar Einrichtungen, die da immer wieder zur Verfügung gestellt werden, um eben schon vorher erzeugte Kinder irgendwie zu beschäftigen. Und entsprechend, ja, gibt es da so Beschäftigungsmöglichkeiten. Genau, ich kann auch ein Bild posten. Ich hoffe, das passt hier rein. Das erste Porträt meiner Tochter, das ich sogar freiwillig hergebe. Wenn denn das irgendwann mal hinhaut. So. Tja, und es ist nicht einfach, wenn du hier so ein Hobbyfotograf bist, ne? Genau. So. Super. Such das Kind. Genau. Ja, ansonsten ist nicht wirklich viel passiert. Mein Job nähert sich dem Ende mal wieder. Ja, mein Projekt ist durch, so fast. Wahrscheinlich noch 1-2 Tage und dann schauen wir mal weiter, was dann wird. Und ja, die Streptopoppe und ich sind gerade im Überlegen, ob wir das OUVHD3VHT eventuell auf OUVHD3VRHUMPS umbenennen. naja. Sprech das bitte mal aus. Das ist ja kein Wort. Wir sind bei UVHD3V Rumska gerne. Also Rums. Ich darf es kurz erklären. Das ist der offizielle unlizenzierte Vogonenhörer, die drei Vogonen und Radiger-Hörer und mit Podcaster Stammtisch. So. genau. Und entsprechend werden wir das eventuell als ersten Stammtisch dann nächsten Freitag einweihen. Wir wissen es noch nicht genau. Ist das nicht diesen Freitag? Ja, meine ich ja. Also übermorgen, wie auch immer. Ja. Genau. Findet statt in einer etwas zwielichtigen Location. Ich habe es im Podcast schon mal erwähnt. Also ist dieser nette Asiate in der Bodenseestraße von München etwas relativ am Ortsrand und das ist die spekulative Location, in der man entscheiden kann, laufen die Leute, die, also beziehungsweise die Männer, die aus diesen entsprechenden Autos auch aussteigen, vor dem Parkplatz dieser an dieser Location, ob die entweder nach rechts laufen in den entsprechenden Kleinteile-Laden für Automobile oder laufen die nach links in den entsprechenden Swingerclub / was weiß ich, was da genau drin ist. Rotlicht-Etablissement, keine Ahnung. Und da werden wir uns am Freitag auf jeden Fall mal zusammen hinsetzen und das Spiel zusammenspielen. Fensterplatz. Genau. Also erwartet nicht zu viel. Es sind alle herzlich eingeladen, aber die Location ist sehr unterirdisch. Aber es war die Idee der Streptopoppe. Ich distanziere mich absichtlich davon. Das erinnert mich irgendwie sogar an der schönen Kube. Aber nehmt euch alle eine Bushose mit. Genau. Genau. Mhm. Genau. Barhockerhose, bitte. Und für alle, die später noch was vorhaben, ich möchte nichts wissen, wo ihr noch danach hingeht. Alles klar. Nee, ansonsten ist nicht viel passiert bei mir. Und ich gebe dann den Ball zurück an den Raiden. Super. Muffelewuff, was den einen oder anderen Hörer bestimmt fragen würde, oder wo sich fragt, was ist mit der Waschmaschine / Nachbarin? Ist bisher nichts Neues passiert. Momentan, ich überwache den Weichspülerbestand sehr akribisch. Ich wiege das Ding jeden Tag. Es ist aber nichts mehr davon gekommen. Also, die Drohung hat gereicht anscheinend. Okay. Sie hört den Podcast. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall, bisher ist nichts mehr weggekommen. Von daher hoffe ich mal, dass es so bleibt. Ansonsten, die Theorie, also ich habe noch keine Vorschläge erhalten für ein entsprechendes Mittel, dass ich da mal diskret in eine Weichspülerflasche füllen kann, die dann fatale Reaktionen in der entsprechenden Waschmaschine auslöst. Apropos Waschmaschine, wo ist denn eigentlich heute ein Nachtzug? Übergänge. Ich sage nur perfekte Übergang. Fragst du mich? Keine Ahnung. Ah, der fehlt irgendwie im Chat. Ja. Ist auch nicht bei uns im Teamspeak drin. Der hört nicht mal zu. Der hört den Nachbar-Channel. Na, Perfra, da sind wir schon am Anfang gesagt worden, ist, weil normalerweise. Als du noch den Schlüssel aus dem Hund rausgeholt hast. Der Perfra darf gerne mitmachen und uns das erklären, wie das geht. Oh Mann. Okay, ich habe den Ball und werfe ihn dann mal hier zum Bobson Bob. Ja, der Bob, da ist er. Ja, also ja. Bei mir war das ja wieder krass die Woche. Wir haben mein Musikzimmer fertig gemacht und das war nicht so ganz so einfach. Ich hatte da ziemlich viel Gerümpel drinnen. Also das ist ein Raum, der hat so knapp 30 Quadratmeter und der war vollgepackt. Möbeln und Gerümpel und einfach Klamotten noch drinne und also voll bis um das Dach. Da habe ich erstmal den Freitag, ich habe ja schon gepostet, also ich war ja abends schon öfter mal dabei und den Freitagnachmittag habe ich bis in die späten Abendstunden eigentlich sogar geräumt und die Bude erstmal gekriegt, weil wir am Samstag dann ja renovieren wollten. Ich dachte mir, das wird sonst nichts. Deswegen habe ich also das Wochenende vorher schon gesagt, Mensch Jungs, wie sieht's aus? Habt ihr Wochenende Zeit, dass ihr kommt und ein bisschen mithelfen, renovieren? Ja, und dann haben wir halt alle Bandkollegen, da sind wir jetzt zu viert, sind dann Samstagmorgen gekommen. Dann haben wir angefangen zu renovieren. Und aufgrund der Tatsache, dass ich das halt eben so zeitlich jetzt fest hatte, musste ich ja aufräumen. Es nutzt ja nichts, jetzt musste ich dabei und habe das also dann auch gemacht. Samstagmorgen ging's los, da haben wir erstmal Tapeten abgerissen, die ganzen Löcher verspachtelt und anschließend tapeziert und die Decke gestrichen. An der Decke brauchten wir nicht so viel machen. Ja, und dann sind wir abends natürlich auch fertig gewesen. Wie gesagt, komplett tapeziert, das ganze Zimmer, alles soweit fertig. Dann Sonntag weiter, da haben wir dann die Tapeten gestrichen, was nicht so eine gute Idee war, weil das war zu kurzfristig. Mitunter hat sie dann das Problem, dass du diese Rolle genommen hattest und die Tapete sich wieder um diese Rolle gewickelt hat, weil die Tapete noch nicht so richtig angetrocknet war. Aber im Großen und Ganzen ging es schon. Da hatten wir dann halt gestrichen und anschließend Laminat verlegt, Fußleiste fertig gemacht und die ersten Instrumente und Schränke reingeräumt. Ja, und somit haben wir einer kurzen Wochenendaktion das Musikzimmer fertig gemacht. Ja, war eigentlich klasse. Ich fand das gut. Also, wenn alle mit anpacken, dann kann man echt ganz schön was bewegen. Mal wieder festgestellt. Ja, am Montag bin ich dann los in der Nachbarschaft, weil das ist halt eben nicht im Keller. Und ich war auch vorher nicht im Keller mit unserem Musikraum. Da waren wir unterm Dach. Und jetzt ist es halt im ersten Obergeschoss. Ich mag das halt eben nicht mit den Instrumenten im Keller. Das ist auch bei uns der Keller. Der ist auch nicht ganz trocken. Und ich mag da einfach nicht diese Instrumente. Und deswegen auch vom Platz her. Das ist auch kein Thema, also ginge hier auch gar nicht, was da oben eingerichtet ist. Erst ein Obergeschoss, das hat natürlich den Nachteil, Nachbarschaft hört mit und da dachte ich mir, jetzt gehst du erstmal rum und sagst schon mal Bescheid. Nebenan unsere direkte Nachbarin, das ist die Küsterin von der Kirche und wenn wir jetzt mit unserem Deutschrock kommen, hatte ich erst gedacht, vielleicht nicht so unbedingt ihrs, aber na gut, da hatte ich zuerst geklingelt und sie sagt überhaupt gar keinen Punkt. Ich sage, ja, wir machen normalerweise sonntags von 2 bis 6. Ah, ich habe gesagt, wir fangen erst um 3 an, nach der Mittagsruhe. Er sagte, nein, das wäre überhaupt gar kein Thema. Weiter oben sind noch so ältere Herrschaften, die haben gefragt, ja, was macht ihr denn so für Musik? Und da sagte ich so, Deutschrock. Ja, ist das das mit den Flöten? Ich sag nein. Ja, okay. Die hatten das irgendwie nicht so richtig gepeilt, aber die hatten alle grundsätzlich erstmal nichts gegen Musik. Mal gucken, was daraus wird. Hier in der Straße haben wir noch 2 Nachbarinnen, die wollten gleich mitsingen. Und sonst, also ich denke, das wird alles recht positiv aufgenommen. Ich habe auch mal richtig die Kessel geschlagen hier und Kumpel ist Sonntag dann mal rausgegangen, Sonntag Freitagabend und hat gesagt, es ist draußen bei uns direkt vor der Tür. Also wenn man das unterm Fenster steht, ist es so laut, als wenn man jetzt so einen Radiorekorder in Zimmerlautstärke laufen lässt. Also ich finde, das geht noch. Das ist jetzt nicht so, dass denen die Ohren wegfliegen. Wenn die im Haus sind, hören sie es sowieso. Da bin ich ganz sicher. Und klar ist vielleicht noch was anderes, wenn die Band jetzt noch dazu spielt. Nur es wird halt nicht lauter, das wird nur halt voluminöser, muss man so sagen. Nö, war schon so recht weg positiv, diese ganze Resonanz auf mein Vorhaben. Ja, der Rest wird sich jetzt zeigen. Wenn nicht, dann muss ich halt ein bisschen was abdämmen, muss was ins Fenster machen. Ich habe nach hinten raus habe ich zwar ein großes Fenster, wo der Balkon ist, aber das ist oben zum Feld hin, das ist nicht so das Problem. Und das kleine Seitenfenster habe ich überlegt, da muss ich da halt irgendwas vorsetzen, dass da nicht so die Schall raus können. Weiß ich noch nicht, was ich dann mache, aber ich mache mir im Moment auch keinen Kopf, weil im Moment ist das halt ein Thema. Da sich keiner beschwert. Hoffe ich. Ja, dann aufgrund der Tatsache, dass das Zimmer fertig ist, habe ich denn jetzt auch meinen Billardtisch abgeholt und den haben wir gestern mit 4 Leuten hier die Treppe hochgewuchtet und aufgestellt und auch schon die erste Partie gespielt. Also das ist echt der Hammer. Das habe ich jahrelang nicht gemacht, habe mich richtig drauf gefreut und das war auch so ein bisschen, wenn ihr solche Sachen habt, also das treibt einen. Also man hat sowas Schönes im Hinterkopf noch, das zusätzlich. Und da denkt man sich, jetzt willst du doch fertig werden, dass du denn endlich diese Sachen auch machen kannst. Ja, das war gestern Abend so das Highlight für uns alle, dass wir gleich eine Runde Poolbillard gespielt haben. Ja, und so bin ich da also jetzt fertig geworden. Hat einer von euch auch irgendwie sowas? Oder mal Billard gespielt oder macht das mal regelmäßig? Ja, mal ja, als Kind, ja. Nee, aber ich guck Snooker. Nee, das ist ja das andere, ja, ja. Das ist das andere Billard. Das ist das für die Profis, ja. Das ist das mit ohne Löcher. Naja, Löcher gibt's da auch. Snooker auch schon Löcher. Der Tisch ist ja nur doppelt so groß. Richtig. Ach so war das, ja gut. Es gab ja noch, das war Carambolage, glaube ich, ne? Oder wie heißt das andere? Das ist ohne Löcher, ja. Das ist mit diesen 3 Kugeln. Naja, gut, das weiß ich. Also ich habe halt so einen normalen Tisch. Ich hätte auch keinen Platz für einen großen. Der Snooker, ich glaube, da brauchst du eine Halle für, ne? Oder? Die sind relativ groß, ja. Mhm. Aber cool. Ja, bestimmt. Im Haus machst du zusammenschreiben. Jetzt habe ich mich geoutet, eine Frau, die Snooker guckt. Oh wei. Besser wie Sneaker tragen. Was wollte ich sagen? Und zwar, ich habe hier was gehabt, weil ich gerade bei Fraser noch bin, hier so wenn ich so rumsurfen. Was heißt denn das, wo ich da geschrieben habe im Chat? Also das ist ein Kochbuch und was ist das für eins? Was ist das denn? Keine Ahnung. Das ist irgendwas Französisches oder was? Okay. Ich post mal keine Ahnung. Im Chat hier den Link dahin. Wenn man interessieren muss, das ist. Das ist aber nicht der Connoisseur. Ja, doch. Connoisseur oder so. Was ist das? Connoisseur. Keine Ahnung. Es gibt auch den Begriff der Concierge. Jetzt weiß ich allerdings nicht, ob das dann die männliche Form davon ist oder nicht. Wenn man es übersetzt, ist es der Genießer, sagt zumindest Leo Org. Dann ist es das Männliche von der Concierge. Ich bestell's halt einmal. Danke. Mhm. Dankeschön, sorry, wegen der Unterbrechung. Ja, ich lese gerade, ich habe da ab und zu ein bisschen Connection-Probleme oder was? Ja, angeblich kommst du irgendwie verhackt rüber oder brichst da wegen ab. Ja, aber es ist nur am Satzende oder so, bricht ab und zu mal ab. Aber ich. Oder am Anfang. Am Anfang auch. Okay. Ja, ist das bei euch denn auch? Das ist ja komisch. Ja. Dass der Einsatz zu spät kommt vom was immer. Der Musiker verpasst den Einsatz. So ungefähr, ja. Ja, dann liegt das bestimmt am Teamspeak-Scheiß hier. Oder da. Das glaube ich nicht. Ja, ist doch scheißegal. Also bei mir ist das doch nicht so wichtig. Ja, dann habe ich mir, wenn ich weitermachen darf. Gerne. Ja, also ich habe mir das Fritz-Phone gekauft für die Fritz-Box. Ich weiß nicht, wie oder was mich da geritten hat, aber ich bin sogar ganz zufrieden mit dem Ding. Also es funktioniert. Die ganzen Features, die das Ding hat, habe ich soweit noch nicht rausgefunden, aber mein altes Telefon, das ging halt einfach gar nicht. Die Batterie hielt bloß noch trotz neuer Batterie 2 Stunden und wenn ich irgendwie wo drauf gedrückt habe, das muss irgendwo Schluss haben. Naja, auf jeden Fall, ich brauche ein Telefon und weil das mit dieser Fritzbox ganz gut zusammenarbeitet, dachte mir jetzt mal gar nicht, was das so alles kann. Aber, ja, auf jeden Fall lang ist denn bei. Das läuft jetzt schon seit 3 Tagen hier und naja, wir telefonieren wen. Ich habe es noch laden müssen. Sehr gut. Noch einer von euch so ein Ding? Nee. Oder habe ich wieder aussetzen? Ein bisschen. Aber. Ja, okay. Aber nee, so ein Ding habe ich nicht. Ich hatte das Fritzbox-Phone, das ganz alte. Das war so. Hast du die Fritzbox samt Telefon irgendwie in einem Gerät da gekriegt? Okay. Aber das ist schon länger nicht mehr auf dem Markt. Ich würde ja momentan nach einem Telefon suchen, das Bluetooth-Funktionalität hat. Sprich, dass ich ein Headset dran koppeln kann, aber also für Festnetz eben. Aber da habe ich bisher nichts gefunden. Siemens SL400. Na, das wollen wir eben nicht mehr haben. Genau, das ist die Gigaset-Geschichte. Aber das hat Bluetooth und es sieht stylisch aus. Das hat einen Metallrahmen. Ja. Und das Problem ist bloß, dass nach 2 Jahren das Bluetooth nicht mehr geht. So. Das Ding ist 6 Jahre alt. Funktioniert. Ja. Aha. Manu, hör dir mal den Ratinger an. Welche Folge war das? Keine Ahnung. Irgendwie 120 sowas. Okay. Also meins funzt. Und es ist regelmäßig, dass es irgendwo runterfliegt, weil die Katzen irgendwie kicken und ja. Ich habe eine Tochter und wir haben 3 Stück davon und keins funzt. Auch diese neueren Varianten schon mit dem Metallrahmen? Hey. Also es ging früher, geht nur jetzt nicht mehr. Dank Software. Okay. Gute Kinder. Nee, liegt nicht an den Kindern. Egal, der Bob darf weitermachen. Ne, mein iPhone ist auf jeden Fall immer noch gerade. Hab ich hier noch reingeschrieben. Das habe ich eigentlich nicht deswegen geschrieben, sondern aus einem anderen Grund. Die Hülle ist immer nicht da. Ich habe da so eine Schutzhülle bestellt und da stand als Lieferzeit irgendwie zwischen dem 20. und 28. soll das hier ankommen. Gibt keine Schutzhüllen fürs iPhone 6 Plus. Also eigenartig. Ich habe ich habe jetzt natürlich die letzte Woche nicht mehr geguckt, aber das ist kreiselig. Ich habe das immer oben in meiner Tasche drin. Gut, da kann nicht passieren. Aber man nimmt es ja auch mal raus aus der Tasche und das ist schon Käse. Weiß ich nicht. Hat da irgendwie was aufgetan, aber ihr habt so ein Ding nicht, ne? Ihr braucht das nicht. Nein. Ich habe noch meinen 5er und werde das wahrscheinlich bis zum 6S behalten. Ja, das machen viele, dass die nur das S mitnehmen. Also ich habe mir jetzt gerade mal Podcasts installiert. Für ein 5er gleich mal geschoppt. 4,50, glaube ich, ne? Oder? Ja, irgendwie so. Ja, gut, ist ja auch egal. Wähle ein Element, es gibt schon Farbschimmer. Ich nehme das Eisblaue. Live der Woche. Ja. Yeah. Features wie Airplay, Sleep Timer oder Geschwindigkeit sind per Swipe nach links am Player erreichbar. Cool. Spulen kann man auch. Drag nach links oder rechts über den Player kann die Episode gespult werden. Ist ja cool. Und man kann auch abonnieren. Das ist ganz gut, dass man was abonnieren kann. Ja, doch, finde ich geil. Muss man das, glaube ich, auch mal anschauen. Momentan ist irgendwie so ein Wechsel irgendwie von allen möglichen Podcasts, Podcatchern, was Kleins. Ich bin immer noch bei dem ganz normal, wie immer bei das. Bei Downcast ist immer das Ding der Wahl. Stand heute. Bei mir zumindest. Ja. Kann er noch anmerken, Instacast hat heute seine 5er-Version rausgehauen. Ich habe den Unterschied noch nicht gesehen, aber... Ja, 5 halt, ne? 5 halt, ja. Musst halt du sein. Die wieder neu kaufen oder... Nee, das ist ein Upgrade auf die 4er. Das ist, wenn du ein Update ziehst, dann hast du automatisch die 5er. Nein, ich habe das Instacast, habe ich mir jetzt ja schon 2-mal gekauft. Ja, und nutze es nicht. Oder nicht mehr. Ich habe es früher benutzt. Ich bin jetzt tatsächlich immer noch bei Overcast kleben geblieben. Aber auch wenn es eigentlich nichts kann, aber mir reicht es irgendwie. Dieses Feature mit dem Schneller, das taugt mir total. Echt? Ja. Und was ich jetzt noch anmerken darf, Instacast, das ist anscheinend irgendwie so ein Abo-Modell an Land gezogen. Aber ich raff nicht ganz, wo der Unterschied ist. Ja, Instacast in der Cloud oder was? Ja, das hatten es vorher schon, dass du deine Spielstände da synchronisieren kannst auf verschiedenen Geräten. Aber jetzt kannst du irgendwie eine Basic-Mitgliedschaft für 9 Euro schießen oder eine Jahres-Senator-Mitgliedschaft für ein Jahr schießen für 14 Euro. Ich raff bloß nicht, wo der Vorteil oder Nachteil liegen soll, wenn ich das nicht mache. Davon mal abgesehen, dass ich so Abo-Modelle nicht wirklich mag, aber mein Funktionieren tut es ja nach wie vor. Das verstehe ich jetzt nicht, wo da der Mehrwert liegt. Also die App ist schon mal richtig cool aufgebaut hier. Fällt mir schon mal gut. Ja, das ist mal optisch auch was anderes, weil die anderen gleichen sich schon irgendwie, finde ich. Muss mal da auf YouTube gucken, ob da irgendwie so ein Video ist. Ja, und das aussieht. Muss ja bedenken, die Jeanette macht das ganz alleine, ne? Also. Ja, das ist vom Entwickler so an sich, ne? Dass die viel alleine programmieren. Ich muss gerade blöd fragen, wer ist Jeanette? Also ich weiß, dass es die Programmiererin ist, aber kennt ja, klar, das ist, weiß nicht, ob du Michaelas Welt kennst. Ja, vom Namen. Ja, und die macht mit der Jeanette zusammen Podcast. Wie heißt das denn nochmal? Genau, gib doch mal eine Hörempfehlung. Ja, eine Hörempfehlung. Kann man auf jeden Fall machen. Warte mal, ich müsste jetzt mal gerade eben. Wie hieß das von der Lina Madita? Das war Fressefreiheit, ne? Ja, genau. Ja, auf der so Homepage. Frei-Schnauze-Podcast. So, jetzt habe ich's. Ja, stimmt, genau. Frei-Schnauze-Podcast, das machen die beiden und unterhalten sich dann einfach über Gott und die Welt und was sie so gemacht haben. So ungefähr, wie wir das hier machen. Ja, da ist die Jeanette und die. Oh, ja. Kann man sich mal anhören, finde ich. Hört es doch gleich mal hier ein. Dann hat das gleich. Oh ja, und dann habe ich mich heute Morgen noch richtig aufgeregt. Das wäre so das Letzte, aber ich will euch jetzt nicht runterziehen. Ja, also ich bin losgefahren mit meinen Jungs. Also ich muss vorher sagen, ich hatte mit dem Kunden eine Verabredung für heute Morgen in Spenge. Das ist von hier, sind es ungefähr 30 Kilometer. Da wollten wir ein Badezimmer installieren. Seine Jungs hätten alles rausgehauen und er würde dann heute Morgen dahin kommen. Und ob mein Mitarbeiter denn Zeit hätte, weil der aus Salzuflen kommt und seine Firma auch in Salzuflen ist, gerade noch einen Badplan abzuholen und so. Das war also gestern Abend. Nee, stimmt nicht. Vorgestern Abend. Och nee, vorgestern Abend. Naja, auf jeden Fall, er ist da hingefahren, hat die Pläne geholt und hat gefragt, also mein Mitarbeiter hat ihn gefragt, wie es denn aussieht mit dem Schlüssel. Sagt er, ja, das ist entweder ist der wieder im Stromkasten oder wenn nicht, dann sind die Jungs da. Also seine würden da auch arbeiten. Und zu mir hat er halt eben letzte Woche gesagt, er würde dann morgens auch dazu kommen, dass wir das nochmal durchsprechen und so. Und da ist das jetzt schon zweimal gewesen, dass wir vor der Tür gestanden haben und nicht reinkamen. Und so heute Morgen, ich fahre dahin, wir haben die Autos vollgeladen, sind da hingefahren. Und ich hatte eine Krawatte. Wir stehen da vor der Tür mit drei Leuten. Ich rufe an, ey, sag mal, wo ist sie? Wie kommen wir denn jetzt hier rein? Ja, ich habe deinem Mitarbeiter doch gesagt, der Schlüssel, der müsste hier ab werden. Ja, jetzt schiebt er das also meinem Mitarbeiter in die Schuhe. Und ganz ehrlich, der hat da überhaupt nichts von, da irgendwie Geschichten zu erzählen. Der hat mir... Wie gesagt, wir haben uns drüber unterhalten, nachdem er dann den nächsten Morgen kam. Ja, der Schlüssel, der liegt da und da. Oder aber es sind die Jungs da. Das hat er mir so erzählt. Und jetzt sagt der Kunde mir mit dem Mal, ja, ich habe doch deinem Mann gesagt, er soll den Schlüssel hier abholen. Das kann doch überhaupt gar nicht sein. Da habe ich gesagt, ey, weißt du was, jetzt fängst du auch noch an zu lügen. So, dann, ich fahre diese Kilometer dahin, kann er nicht einfach sagen, ich habe das vergessen? Ja, und dann habe ich gesagt, nee, so können wir nicht weiterarbeiten, das geht nicht. Und dann ist er noch laut geworden am Telefon und da habe ich gesagt, weißt du was, das war's mit dem Auftrag, ich habe einfach keinen Bock da drauf. Ne, ich muss mich da nicht, ich muss mich nicht verbiegen oder irgendwie. Mhm. Ich sag das dann so, wie ich denke in dem Moment. Und in dem Moment hat er mich einfach belogen und macht dann noch meine Mitarbeiter an, in dem Sinne, dass er sagt, ich habe dem doch gesagt, wenn deine Mitarbeiter zu doof sind, das wiederzugeben oder weiterzugeben und so. Und dann dachte ich, jetzt reicht's. Ne? Wir packen jetzt hier unsere Sachen und dann sieh zu, wie du deine Scheiße fertig kriegst. Ne? Da platzen einige Aufträge jetzt weg, aber das ist mir verdammt nochmal scheißegal, ehrlich. Ja. Da habe ich heute Morgen so richtig gedacht, ey, weißt du, so musst nicht alles mal fürs Geld, ne? Du bist ja keine Nutte, hätte ich bald gesagt. Also. Ja, so wie es neu schaltet, schaltet er raus, ganz einfach. Ja, da wird er noch laut am Telefon. Ich meine, er hat einen Fehler gemacht, einwandfrei. Mein Mitarbeiter sagt mir hier, entweder ist es da in dem Elektrokasten, im Hausflur, oder aber seine Jungs arbeiten. So hat er mir das erzählt. Und dann hat der mir mal am Telefon gesagt, ja, ich habe dem doch gesagt, der Schlüssel muss hier abgeholt werden. Warum sagt der mit mal was ganz anderes, wie mein Mitarbeiter mir berichtet hat? Das kann doch überhaupt nicht sein. Der hat da nichts von, da irgendeine Scheiße zu erzählen oder so. Naja, gut, auf jeden Fall, das war's dann erstmal für den Kunden. Das fand ich ein bisschen mies und da war ich heute Morgen ein bisschen runter, ne? Mhm. Und da war's noch unglücklich. Dann war ich jetzt gerade auf der Strecke nach Hause und das puckerte bei mir so ein bisschen am Hals und dann rief der Großhandel an, der Heizkörper, den sie mir schon zweimal versprochen hatten, also sollte letzte Woche Montag da sein, dann diese Woche Montag war er nicht da und jetzt hat sich rausgestellt, der muss nochmal neu gefertigt werden, weil der im Arsch war. Jetzt kommt der erst in 2-3 Wochen. Und der Kunde, der wartet schon, den habe ich auch schon zweimal vertröstet, das ist ein anderer Kunde, der hat gesagt, Leute, ey, im Moment habe ich keinen Bock mehr. Lass uns einfach weiter telefonieren, wenn ich ein bisschen runtergekommen bin. Sonst sage ich hier Sachen, die möchte ich nicht sagen. Ja, weil mit denen kann ich eigentlich ganz gut so, ne? Und da konnten die jetzt auch nichts für. Aber das sind so Sachen, weißt du? Ich hänge da dran, bestelle die Sachen sofort. Man sagt mir, ja, das ist nächste Woche Montag da. So, bums, dann ist es nächste Woche Montag nicht da. Ich habe es aber dem Kunden schon versprochen. Und dann rufe ich an, ja, wie sieht's denn aus? Ja, das ist nicht mitgekommen, das kommt jetzt Montag mit. Das tut mir leid, die haben das vergessen aufzuladen und so. Ja, und dann sage ich das dem Kunden und dann höre ich mir mal, ja, das ist wieder nicht mitgekommen. Der ist kaputt, der müssen jetzt nochmal 2-3 Wochen warten, der wird jetzt nochmal gefertigt, weil es ein besonderer Heizkörper ist, ist halt was Spezielles. Und unser eins steht wieder richtig im Regen und muss es den Kunden erzählen. Also das ist schwierig für mich, weißt du, dann ich hab ja keine Schuld daran. Das sind so Sachen, da könnte ich immer echt, das ist auch echt kein Geschenk, wirklich nicht. Und dann bin ich immer noch froh, dass man Kunden hat wie diesen, die dann noch Verständnis zeigen. Tja. Es ist halt immer irgendwas, ne? So ist das bei uns. Ja, also. Ja. Vor jedem Häuschen liegt ein Stein. Mal ist er groß, mal ist er klein. Jeder muss mal dran sein. So. Aber wenn sowas ist, dann würde ich gerne einen von euch anrufen, dass ihr das da regelt für mich. Ratinger in Kasso.de. Nee, da habe ich keine Probleme, Gott sei Dank. Nee, also bezahlen, die sagen alle, die Zahlungsmoral wäre so schlecht und bla bla, das stimmt aber. Also kann ich nicht sagen von meinen Kunden. Toi, toi, toi. Bob, wie zufrieden bist du denn mit deinem iPad Air? Das musst du mich nicht fragen, das gehört meiner Frau. Ja, dann holst du mal ins Mikro. Also die sagt, nee, die ist aber zufrieden mit. Also sie, ja, sie hat nichts zu meckern. Was ich bei meinem iPhone 6 jetzt öfter mal habe, und das muss ich also auch bemängeln, ist, dass das Internet, also dieses WLAN ab und zu mal abbricht. Echt? Ja, das bricht einfach, das bricht nicht ab, wenn ich am Arbeiten bin, sondern wenn ich es wiederbelebe, steht da mit dem Mal Edge. Weil ich habe ja natürlich kein 3G oder sonst irgendwas. Ja. Da kann das WLAN nicht mehr. Und er findet es auch nicht wieder. Und dann gehe ich in Einstellungen und dann denke ich, ach, schaltest du mal kurz den Flugmodus ein und wieder aus und dann wird das schon finden. Nee, ist nicht. Das muss komplett runtergefahren werden und dann finden sie das wieder. Das habe ich also, ja, das ist ganz übel. Und das hat wohl irgendwie, mit der iOS-Version zu tun. Warst du schon jetzt 8.1 drauf? Ist iOS 8.1? Ja, ist ganz neue, ne? Das Na, ich habe gestern Abend irgendwie noch so eine Version irgendwie draufgehauen. Ach, da kam noch was Neues? Ja, gestern, ja, am Montagabend kam das, ja. Ja, das weiß ich. Nee, das habe ich noch nicht gemacht. Also, das soll das aber fixen, solche Sachen, ja. Weil das war halt ärgerlich für mich. Ja, guck wieder, was Neues. Weil ich bin am Überlegen, ob ich mir vielleicht nicht doch noch ein neues iPad kaufen soll, bevor es dann Mac gibt. Und zwar liegt mir das iPad Mini im Auge, aber nicht das ganz neue, sondern das Vorgängermodell, weil, wie ich so im Podcast gehört habe, die Woche soll ja bei dem neuen eigentlich nur dieser Fingerabdruckscanner neu sein. Und musste ich aber warnen kurz, denn der Euro Truck Simulator wird wahrscheinlich nicht auf dem iPad laufen. Ja, das ist klar, der läuft auch nicht auf dem Mac bis jetzt. Kommt schon noch. Ja. Aber wenn du dir eine richtig schöne MacBook Pro holst, ne, mit 8 GB RAM oder so, dann könntest du ja eine virtuelle Maschine drauf installieren mit Parallels. Und dann könntest du da praktisch dann dein Euro Truck Simulator drauf spielen. Oder eben mit dem Boot Switch Ding da, ne? Bootcamp, oder wie das heißt. Ja, keine Ahnung, habe ich keinen Plan von. Das ist nicht so anspruchsvoll, dass die Kiste dann lahmt? Oder schafft sie das lahmt? Das schafft sie, ich hab's mir angeschaut. Das schafft sie. Das schafft sie. Jo. Mal gucken. Okay. Musste mal die Woche statt Bier und Wein Wasser und Brot. Und dann holst du dir ja, ich trinke hier Wasser und esse gar nichts. Halt mal Brot. Oh, ja, oder Linux drauf installieren, sagt der Five und so weiter. Der ja, das ja. Thema Linux habe ich, glaube ich, abgehakt. Das ist wie Fremde oder Freunde. Nee, das Linux geht überhaupt nicht an mich irgendwie. Nee. Sorry. Das soll ja auch nicht an dich gehen. Das ist ja für dich. Ja, aus ja der aber das, ich weiß nicht. Ja, Linux ist, nee. Komme ich nicht mit klar. Noch weniger wie mit Windows. Apropos, komme ich nicht mit klar. Bob, du warst am Ende, ne? Ja, ich bin soweit durch. Weil da kommen wir mal zur Serie der Woche. Und zwar, habe ich da einen schönen Schmankerl zufällig bei YouTube gefunden. Und zwar, der eine oder andere weiß es ja schon, ich stehe ein bisschen so auf die Serien aus den 80ern, weil da die Welt ja noch in Ordnung war. Und zwar kennt ihr noch die Serie Caroline in the City. Ich wollte es gerade sagen. Okay, sorry. Also der eine oder andere ist jetzt bestimmt noch ein Begriff. Ich kenne die gar nicht. Ich höre nicht. Lol. Ja, dann ich bin nicht, ein Kind der 80er. Dann will ich nicht spoilern und schaut sie einfach mal an. Gibt's hier auf YouTube, so die erste Staffel. Mhm. Vielleicht lässt sich dadurch der ein oder andere anfixen. Mal gucken. Wo gibt's denn die weiteren Staffeln? Wahrscheinlich bei Amazon. Ach so. Ja, guck mal, weil ich rein zufällig gerade noch drauf bin. Good night, Seattle. Ha, das meine ich nicht. So, der EV. Ja, und da gibt's die Season 1, die Season 2, die 4. Irgendwie nichts Deutsches sehe ich gerade. Naja, dann werden wir wohl an dieser ersten Staffel zehren müssen. Dann habe ich nur das Englische, habe ich jetzt Amazon.com, ich Kasper, warte mal. Amazon, und schon bin ich bei der Amazon, ne? Und jetzt gebe ich das nochmal ein. Amazon, was weißt du denn? Genau, Staffel 1, Staffel 3, jetzt sind wir richtig da. So, der Five und so weiter heißt jetzt Caroline's Mais. Ach, leck mich doch hin. So, das war so meine Serie der Woche. Was ist das hier noch? Und Grüße aus der Lederhose? Was? Ich glaube, daran bist du schuld, oder? Also, ja. Was war das denn? Ah, wir haben am Wochenende mit Fernsehen geschaut. Ja, sauber. Ja. Da fehlt nur der Link. Ich hatte noch aus irgendeiner, von irgendeiner diversen Larmparty oder so, oder gab's hier irgendwie so einen Film mit Peter Steine. Man, viele, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber viele bekannte Schauspieler, bevor die dann so richtig bekannt waren, haben die ja in so billig Sexfilme mitgespielt, ne? Und unter anderem gibt's eben einen Film mit Peter Steine, der wo früher das, Diana Stadel gemacht hat, ne? Bei RTL. Mhm. Und da gibt's den Film Liebesgrüße aus der Lederhose. Ey, und du schmeißt dich weg. Weißt du, das ist nur so richtiger, keine Ahnung, wie ich noch klein war, sind solche Filme immer auf Sat.1 gekommen, so um 23 Uhr, weißt du, so wie, was weiß ich, Sex Express im Oberbayern oder so, oder eben Liebesgrüße aus der Lederhose. Und das ist halt praktisch, wenn die poppen oder so, dann haben die Mädels meistens noch die Strumpfhosen und so, weißt du, und also richtig blöd gemacht. Es geht ja gar nicht um die sexuelle Handlung, aber um alles außenrum. Wie blöd es damals gemacht worden ist, oder wie lustig schon wieder, ne? Das ist einfach eine richtige, also, für das, was man weiß, was es heute alles gibt, ne? An diversen, Sexfilmen in Anführungszeichen, das kann man das heute eigentlich als lockere Komödie sehen. Ja, mit der Strumpfhose, da fällt mir gerade ein guter Witz ein. Kennst du den? pass auf, da Pärchen fertig damit, ne? Sagt er so, boah, wenn ich gewusst hätte, dass du Jungfrau bist, hätte ich mir mehr Zeit gelassen. Naja, das hättest du vorher sagen müssen, dass du mehr Zeit hast. Dann hätte ich mir die Strumpfhose ausgezogen. Oh, was würde jetzt der Hendrik sagen? Es sinkt für sie das Niveau. Aber ganz ehrlich zu den Filmen, also da ist ja Eis am Stieler Hardcore-Porno dagegen. Also. Ja, ohne Scheiß. Aber was schon die blöden Sprüche halt immer. Geh zum Adler, geh zum was schon die Sprüche halt. Richtig. Ich hatte es ja fast zerrissen. Mit seinem Knödel. So. Ja. Und weil wir schon bei Knödel sind, dann kommen wir noch zur App der Woche. Kai! Ja, ich habe mal zwei Apps hier mir aufs iPhone geladen. Das eine ist der Data Tracker, kostet 89 Cent im App Store. Und es zeigt euch dann in der Mitteilungs-, wie sagt man, Zentrale an, wie viel Datenvolumen ihr verbraucht habt. Also ihr müsst nicht immer wieder in Safari gehen und das bei, ich sag mal, bei der Telekom geht das ja, dass man da diese Internetseite aufruft und die euch dann zeigt, wie viel MB oder was noch verbleiben. Und diese App zeigt euch halt eben direkt in der Mitteilungszentrale. Das geht, glaube ich, auch mit, dass man schnell gucken, mit anderen Providern kann man da einstellen. Mit Telekom, Congstar, Mobilcom, Debitel, klarmobil.de und sonstige, keine Ahnung, was das dann ist, und im D2-Netz halt eben Vodafone. Für 89 Cent kann man sich das mal ruhig in die Mitteilungszentrale reinholen. Und das andere ist Widgets oder Widgets. Rüggede. Genau, da kannst du dir verschiedene Widgets in diese Mitteilungszentrale holen, wie voll dein Akku ist, eine Uhrzeit, wie viel Speicherplatz noch frei ist auf deinem Smartphone, was der CPU gerade macht, wie viel im Netzwerk runtergeladen wird und so weiter und so fort. Das Wetter, halt eben ganz viele Sachen, die da rein. Da kommt auch immer mehr dabei eigentlich. Das gab es gestern oder wann gab es ein Update, wo man dann auch dieses Netzwerk sehen kann, wie viel Bytes man pro Sekunde runter bzw. hochlädt und so weiter. Finde ich, die ist, glaube ich, kostenlos. Da gibt es zwar dann auch eine In-App Einkaufsmöglichkeit auf Pro-Version, was das aber genau bringt, weiß ich nicht. Sieht gut aus. Die Werte auch mal zur Abwechslung. Ja, das kann sein. Jo, das sind meine Apps der Woche. Braucht man das? Weiß ich nicht, ob man das braucht. Also Akku finde ich irgendwie überflüssig und Zeit auch. Ja, okay. Also ganz ehrlich. Das ist wie ein Arbeitskollege von mir, der neben seinem PC Monitor und eine Uhr stehen. Ich guck mal gerade, was du da noch so alles einstellen kannst. Also Kalender, Timer kannst du reinmachen. Ja. Ein Speedometer, also Geschwindigkeit, ein Kompass. Ja gut, könnte man ja drüber reden. Wetter halt eben heute, morgen, Temperatur, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Ja, und man kann halt eben, hier gibt's noch einen Button, wo man sagt Request Widgets, wo du sagen kannst halt eben, was du gerne in der App dann noch drin hättest und naja, ob die das dann verwirklichen, keine Ahnung. Hier gibt's zum Beispiel eins, das ganz oben ist Close All Open Apps. Das hat 22.161 Bewertungen. Ich denke mal, dass der Ersteller dieser App dann dementsprechend das Ganze auch weiter ausarbeitet. Okay. Aber über ausarbeitet, es wurde der Link zu Liebesgröße aus der Lederhose vollständigt und ihr bekommt direkt mit dem Link zu YouTube dann. Könnt ihr euch die Komödie anschauen. Bob, aber du hattest auch noch hier. Ja, die Podcat, ne? Hatten wir ja gerade schon drüber gesprochen. Mhm. Also das ist der Podcatcher von der Janet. Jetzt den Nachnamen, glaub Müller, ne? Oh, ja, Müller. Mhm. Ja. Das Witzige ist, ich habe mal geschaut nach diesem Freischnauze-Podcast, den findet man weder in ihrer Podcat-App noch unter Downcast. Da muss man sich wirklich den RSS-Feed kopieren. Und Nee. Also ich habe es hier unter, Pocketcast gleich gefunden, nur du musst bei der Schreibung aufpassen. Also scheiße. Ja, genau. Weil das wird Sendungs, also Bewusstsein mit 2 S, das hatte ich nämlich auch verkehrt geschrieben. Vielleicht liegt's da dran. Kai, ich spreche vom Freischnauze-Podcast. Ach, Entschuldigung. Oh. Sorry. So. Ja, okay. Wie auch immer, das ist dann halt dieser Podcatcher von Janet. Soll so einige Features haben, die ein anderer noch nicht hat. Ich werde das auf jeden Fall vertiefen. Geladen habe ich ihn schon und ja, mal schauen. Ich denke, man muss ein bisschen umsichtig sein. Wie gesagt, sie macht es alleine. Hm, ich auch. Aber auf jeden Fall. Hm. Auf jeden Fall für alles offen. Hm, super. Schreib mal einen Kommentar dazu oder so. Wenn weiß, wie du dich fühlst. Nein, okay. Von daher, super. Vielleicht sollte der Chat jetzt mittlerweile, kennt ihr das ja schon, das Eigenritual, sag ich mal. Wir sind am Ende unseres Dokuments angekommen. Falls der Chat noch die ein oder andere Frage hat, so kann er sich diese überlegen, beziehungsweise auch dann auch stellen im Chat. Auf der anderen Seite, jetzt ist gerade noch spontan jemand in den Raum gekommen. Hallo, Streptobobbe. Guten Abend zusammen. Hi. Hi. Hallo. Hallo. Ja, jetzt bin ich doch noch rein. Ja, es ist geschafft. Kind schläft. Dann wollen wir schön leise sein. Ich habe gewonnen. Sauber. Genau. Hat ihr das Kind gewonnen? Sagen wir so, irgendwann gewinne immer ich. Ja, ich sehe gerade, dass du schon von unserem tollen OVHD3V-Rums erzählt hast, anscheinend. Ja, habe ich. Gut. Das kann ich vertiefen. Was soll ich da vertiefen? Du könntest mal auf die Location eingehen. Sagen wir so, die Asia-Perle kennt der Muffelwurf besser als ich. Ja, ich habe das schon versucht zu erklären. Fotos folgen in der nächsten Folge. Ich denke auch. Bilder sagen mehr als Worte. Genau. Ja. Jo, gut. Möchtest du etwas von deiner Woche erzählen, Verena? Wenn noch Zeit ist. Klar. Also ihr wollt schon alle ins Bett. Bisschen Zeit ist schon noch. Bisschen Zeit. Ja, also ich hatte ja vor 1,5 Wochen einen tollen Fahrradunfall, wo es mich ordentlich zerlegt hat und es wird irgendwie nicht besser. Was mich ziemlich nervt, weil sogar das Schlafen wehtut mittlerweile. Ich weiß nicht, ob mein Brustbein angeknackst ist oder nicht. Ich werde es jetzt einfach mal weiter beobachten und falls überhaupt nicht besser wird, dann werde ich vielleicht doch mal einen Arzt aufsuchen. Ich würde prinzipiell mal zum Arzt gehen. Ja. Ich habe keine Zeit, zum Arzt zu gehen. Ausrede. Naja, aber. Ist so. Aber angenommen, keine Ahnung, du hast jetzt da irgendwas und umso länger du das hast, umso schlimmer wird's doch, oder? Im schlimmsten Fall habe ich es mir angebrochen, gebrochen oder sonst was und dann kannst du eh nicht viel machen. Ja, aber zumindest eine vernünftige Schmerztherapie und dass du was zur Atemerleichterung hast, weil das geht ja nicht, wenn du Schmerzen hast und es schlimmer wird. Nee, es ist ja konstant. Okay. Und ein konstanter ist... Schmerz. Okay. Dann kann man sich ja dran gewöhnen. Ja. wenn so ein Kinderschädel einem dann noch reinschlägt, ja, macht es halt auch nicht besser. Wow. Aber einem Kind das zu verstehen zu vergeben, dass es vielleicht nicht da reinschlagen soll, ist halt etwas schwer. Deswegen, na, ich werde es einfach weiter. Der Eisi schreibt gerade noch im Chat, wenn es falsch zusammenwächst und es neu gebrochen werden muss. Ja. Arena, geh mal zum Arzt. Ich meine, die 10 Euro Praxisgebühr gibt es ja jetzt auch nicht mehr. Weil daher werden sie ja mal, ne? Ich weiß auch nicht, was hier dann die Berührungsängste sind mit dem Doc. Also ich würde da schon hingehen. Ja, mal schauen. Ja, und du kriegst ja dann auch eine Bandage, wenn wirklich ein Bruch da ist. Und das erleichtert dir einiges, weil eine leichte Kompression drauf ist. Ja, mal schauen. Also irgendwas ist, weil sonst wird mir auch die Wirbelsäule nicht wehtun, aber... Ja, vielleicht gestaucht? Ja, vielleicht ist auch nur geprellt. Also... Also mit der Pepperdine kommst du nicht weiter. Sollte nach der Zeit aber besser sein, wenn es nur geprellt wäre. Ja, weiß nicht. Ich halte mich halt auch nicht ruhig. Also, das ist halt... Ich bin halt nicht... Ich bin kein braver Patient. Sind wir Frauen nie. Eben. Von dem her. Ja, ich habe gesagt, bis nächste Woche schaue ich es mal an. Und wenn es nächste Woche nicht besser ist, dann gehe ich mal zum Arzt. Wenn es nicht zu spät ist. Weiß Gott, was da passiert in dir. Es ist nie zu spät, höchstens zu früh. Na dann. Genau, letzte Woche waren wir bei unserem allerersten Kindergeburtstag. Yeah. Jetzt fängt es auch an. Ja, jetzt musst du da auch durch, sehr gut. Ja, jetzt muss ich da auch durch. Und wir sind momentan noch die Jüngsten, aber ich denke, das wird sich mit der Zeit ändern. Gott, das ist doch voll die Hölle, oder? Jetzt war ohne Scheiß. Ich habe das bei meinen Nichten und bei meinen Neffen das mitgemacht. Da sind lauter so Kinder und, oh, gut, Mann. Und so als, ja gut, wenn man Kinder nicht gewohnt ist, so sage ich mal, oh, ich meine, die Eltern, die wissen ja, wie sie mit ihren Kindern umgehen müssen oder so, wenn die dann irgendwie alle da sitzen und basteln und irgendwas unternehmen halt. Und ja, das Schlimme sind ja nicht deine eigenen Kinder, sondern die fremden Kinder. Ja, ja, und jeder ist anders erzogen, weißt du, der wird anders erzogen und dann darf der nichts sagen und was das alles so. Genau. Wenn dann so Spezialeltern dabei sind. Nein, ja. Linus, du sollst nicht an der Steckdose lecken und die dann daneben stehen und bloß zugucken. So, das ist so. Ja, da kommt noch was auf mich zu. Aber ja, vor allem, wenn du was sagst, ist man immer gleich der Böse. Was? Ja, klar. Nein, das Kind soll aus Erfahrungen lernen. So. Genau. Schön, mach ich mit der Gabel. Na, mal schauen. Genau, also, die Anti-Urteilte. Keiner an Steckdosen geleckt. Ja. Ja, diese Woche habe ich einen Anruf von einer Freundin bekommen, dass mein Bayern-Trikot zurück ist vom Unterschreiben. Und jetzt habe ich ein unterschriebenes FC Bayern-Trikot für meine Kleine extra machen lassen mit ihrem Namen und ihrem Geburtsdatum als Spielernummer. Und da hat jetzt, ja, haben im Prinzip trotzdem nur 8 Spieler unterschrieben. Das ist auch stark. Aber die wichtigsten sind drauf. Muss ich sagen. Also, wusste gar nicht, dass du so fußballaffin bist. Doch, ich habe mir die ganze WM auch angeschaut. Echt? Klar. Völlig falsch eingeschätzt. Scheiße, Mann. Ja, der Stretto Poppe nicht, der Nachwuchs halt. Ach so. Ja, ich schaue es mir auch an. Der Nachwuchs schaut es sich auch an. Wir müssen uns bloß noch über den Verein unterhalten. Das ist schon der richtige Verein hier unten. Ja, für euch, klar. Ja, gut, unten kommst du mit dem Nürnberg-Trikot nicht weit, ne? Aber das ist. Mit Schalke wohl auch nicht. Da kommst du am Pranger, ja? Nur der FCK. Nein, da sagen wir jetzt nichts zu. Genau. Schalke Fußball, sorry. Ja, das wissen wir doch. Ach so, echt? Weiß man das? Ich weiß es. Das, ja, was ich auch faszinierend finde, dass die ganzen Jungs um mich rum alle keinen Fußball mögen. Echt? Das ist mir gar nicht aufgefallen. doch. Deswegen stehe ich da so alleine da auf weiter Flur und schaue mir 22 schwitzende Männer vorm Fernseher selber an. Also so vom Kopf her ist das ja auch nicht so schwierig. Wenn ich die immer grölen höre, ich wohne also Luftlinie vielleicht 50 Meter vom Sportplatz und wenn da was los ist, ey, gib mal ab nach vorne, geh durch, los, lauf und das, was weiß ich, die bölken sich da an. Ja, das sind wieder Spielereltern. Mein Gott, dachte ich, das gibt's doch gar nicht. Was ist denn da los? Bei den Bambinos schon oder was? Nein, nein. Die das ist, glaube ich, noch schlimmer. Das sind die alten Herren, die sich da so anbölken. Denke ich, kann nicht spielen. Naja, egal. Das ist halt auch nicht unbedingt mein Sport, war so nebenher. Ich krieg's halt aus nächster Nähe mit und denke mir immer, mein Gott, ey. Und immer das Gleiche, ne? Naja, ist egal. Macht halt Spaß. Nur das. Also es macht auch beim Zuschauen macht sehr viel Spaß. Also mir. Also meine Schwester hat lange Fußball gespielt. Sagen, nehmen sich nichts. Also die sind genauso auf dem Platz. Das halt also nichts damit zu tun, dass es jetzt Männer sind, dass die sich da an. Deswegen habe ich das nie gemocht irgendwie. Da bin ich zu sensibel, weiß nicht, ich kann das nicht haben. Deswegen bist du auch selbstständig, weil du keinen Bock hast, dich von irgendjemandem anschreien zu lassen. Ja, und das haben wir heute Morgen erst wieder gesehen, dass ich das nicht mag, ne? Ja. Ist das. Ich tue es genau. Aber auch nicht selber. Kann ich mir auch echt nicht vorstellen. Nein, nee, ich bin ein ganz, ganz ruhiger Vertreter. Weißt du, ich höre mir das lange an. Ich sage dann irgendwann auch meine Meinung, aber ich werde nicht laut. Das ist einfach was ich nicht haben kann. Das mag ich bei mir nicht und will ich auch. Okay, irgendwas im Hintergrund. Irgendwo gehen die Glocken. Ja, aber mir gehen die Glocken. Bonro. Atmo. Genau, dann, ja, mal was man hab heute die Woche noch eine Bekannte besucht, in die ist umgezogen und ja, hab jetzt die neue Wohnung dort bei ihr angeschaut und dann genau noch zusammen gekocht und spazieren gegangen, genau. Und wir hatten ja am Sonntag Kirta, wo ich dann festgestellt habe, dass ihr das nicht hattet, aber wir hatten am Sonntag Kirta und da gab's dann auch Ente und ja, wir haben Nudeln rausgebacken und ja, haben ein bisschen so gefeiert, weil hier in der Gegend ist es halt nur im Prinzip familiär und nicht mehr am Dorf draußen. Da wird nichts gemacht. Das ist keine Veranstaltung. Gar nichts. Bei euch ja gar nichts. Hier ist überhaupt nichts. Also obwohl wir ja schon mehr oder weniger etwas aus der Stadt draußen sind, aber hier ist trotzdem nichts los und siehst auch oder liest auch überhaupt nichts, dass hier was los wäre. Echt, bei uns stirbt der Bär? Na, bei uns stirbt er nicht. Ja. Deswegen ist es immer nur im familiären Kreis. Genau. Und ich habe ein Phänomen entdeckt. Und zwar habe ich Socken im Sommer irgendwie verlegt. Die habe ich dann wiedergefunden. Und als ich sie wiedergefunden habe, waren sie schon wieder weg. Und dann, keine Ahnung, ich glaube 3 Wochen später, habe ich sie dann in meinem Rucksack gefunden. Also ich habe zwar 10-mal meinen Rucksack durchsucht, aber irgendwie erst dann in der S-Bahn habe ich die Socken wiedergefunden. Also ich glaube, da gibt's echt so ein schwarzes Loch für Socken, dass die verschwinden und auftauchen können, wo und wann sie wollen. Beruhig dich, das geht mir mit allen möglichen Dingen so. Ja, bei mir auch. Ich finde diese schwarzen Löcher toll. Aber vor allem, wo sie dann wieder auftauchen, die Sachen. Ja, das ist suspekt. Und dann denkt man sich, da habe ich doch schon 10-mal nachgeschaut. Ja. Und dann, Wochen später schaust du genau an derselben Stelle und da liegt's plötzlich. Das sind eure Haustiere. Mhm. Oder Hauskinder. Ja, wahrscheinlich. Also Lucy macht ja sowas nicht. Sie ist noch zu jung. Wahrscheinlich. Das müssen also wir noch lernen. Sockenliebe habe ich hier schon. Also mit den Katzen muss man echt aufpassen. Die klauen alles Unterwäsche, Socken. Das findest du dann alles unter der Couch wieder. Aber seit ich hier einen geschlossenen Schrank habe und nicht mehr einen begehbaren Kleiderschrank, frage ich mich doch ernsthaft, wie die aus dem Schrank rausholen wollen. Du hast aber auch keinen Schiebeschrank, oder? Das ist ein Schwebetürenschrank. Ja, habe ich auch. Und beim Wäsche wegsetzen oder so ist es mir auch schon mal passiert, dass Lucy einfach in den Schrank gekrabbelt ist und ich habe es gerade mitbekommen. Ja, das hatten wir doch erst von dem Podcast vor, ja, ja, vor zwei Folgen oder was. Ja, dann mal angefangen zu kratzen und zu miauen. Hallo, wir haben mal 3 Stunden unseren Hund gesucht und hat keinen Ton gesagt und er saß im Kleiderschrank. Boah. So was Ähnliches hatte ich auch mal. Unser Karlchen, der saß hier im Büro auf der Fensterbank. Und ich habe gerufen, Karl, wo bist du? Und ich habe das Haus verrückt gemacht. Ich so, scheiße, die Tür war auf, der ist rausgelaufen. Wir sind durch die Siedlung gelaufen und haben hier den Hund gerufen und alles wie verrückt. 2 Stunden haben wir diesen Hund gesucht. Ja, ich komme ins Büro, da saß er hier auf der Fensterbank und hat aus dem Fenster geguckt. So voll cool, echt hinter der Gardine so. Ich, die Mitarbeiter schon. Ich sag, nein, ihr habt die Tür aufgelassen, der Hund ist weg und jetzt ist er wieder Stift gegangen. Jetzt müssen wir den alle suchen, wir sind alle losgelaufen. Und das passiert halt einfach. Aber der macht sich auch nicht bemerkbar irgendwie, wenn man dann ruft. Nee, der weiß, was du ihn suchst. Denkt sie, schauen wir mal, was er macht. Was will dann der schon wieder? Ja, nee. Denkt sich, leck mich. Ich bleib auch hier sitzen und will meine Ruhe haben. Wenn du Bewegung brauchst, dann mache ich da einen Haufen noch, aber jetzt einmal rein. Ja, so sieht das nämlich aus, genau. So. Ah, Tiere sind schon was Tolles. Lass sie, ja. Ja, sonst ist bei mir eigentlich nicht viel passiert, beziehungsweise immer das Gleiche. Ja, Wetter ist ja halt jetzt furchtbar geworden. Mhm. Also heute vor allem beim Spazierengehen, das war ja grauenvoll. Also furchtbar kalter Wind, dann Regen, also ja. Freiwillig rausgekommen. Und ja, Hunde? Ja, stimmt, ihr müsst ja die lüften. Die müssen vor die Tür gesetzt werden. Und dann treibe ich sie gleich 1,5 Stunden durch die Gegend. Also wenn ich dann schon draußen bin, dann. Wenn schon nachts dann gleich richtig. Ja. Dann ist auch schon zu spät. Ja, hab dann am Wochenende nochmal kurz in die Bienen geschaut, weil das Wetter ja super war. Und ja, irgendwie hat sich da auch ein Phänomen gezeigt, dass die unten die alten Waben überhaupt nicht mit Futter belagert haben, sondern komplett leer sind und nur oben eingelagert haben. Jetzt habe ich mal unten die Futterwaben rein und oben sozusagen die leeren Waben hin. Und jetzt war eh noch die Überlegung, ob man die nochmal mehr zufüttert, weil ja ein bisschen wenig Futter ist. Und dann habe ich ja noch den guten Tipp bekommen vom Wolfgang, dass man Honig füttern kann, auch wenn es dann zu spät wird, weil dann fällt es denen leichter, dann brauchen die dann nicht mehr umwandeln. Jetzt wollte ich es aber erst nochmal mit Zuckerwasser probieren und sonst kriegen die halt einen guten Honig reingesetzt. War das nur woher? Soll ja keinen Fremdhonig nehmen. Ja, bleibt aber nichts anderes übrig. Ja, deswegen bin ich kein richtiger Veganer, weil ich Honig esse. Aber warum eigentlich nicht? Was? Ja, warum darf ich als Veganer keinen Honig essen? Weil es von Tieren kommt. Ja, weil es von Tieren kommt, ja. Ein Veganer, aber du beutest ja die Biene sozusagen aus, weil du nimmst ihr ja ihr Futter weg und gibst ihr billiges Zuckerwasser als Nahrung. Ja, aber der Bob ist ja nicht so ein Veganer. Ja. Er ist ja Veganer, weil es ihm gesundheitlich besser tut, nicht weil ihm die Tiere leid tun. Oder? Das ist auch bei dir, ne? Veganer, das will ich erst. Ich bin schon Angler und angel meiner Frau auch eine Forelle. Ja, siehst du, also, so ist das nicht. Ein Veganer würde das nicht tun. Also. Okay. Nee, der würde die Forelle streicheln und würde sie wieder zurücksetzen. Genau. Du, dann bin ich also, ja, und dann verreckt sie elendig, genau. Ja. Gib dir noch einen Namen. Da hast aber du dann den Angelhaken so blöd drin, dass du sie dann doch noch töten musst. Ach, ja, was, da petzt man den Widerhaken zusammen, dann merkt das Vieh das gar nicht. Ja, auf jeden Fall bin ich dann kein richtiger Veganer, dann ist das nicht richtig. Du bist halt eben Bob, so ein Bob. Bin ich nicht, ja eben, ich bin Bobsianer. Halt ja, ist doch auch viel besser. Bobsianer. Also, Bobsianer. Ist doch auch viel besser, wenn man das aus gesundheitlichen Gründen macht und nicht aus, ja, ich beute keine Tiere aus und deswegen esse ich ihren Honig nicht. Ja, das kann man auch machen, aber ja. Ich finde ja, das, was jeden der Bob macht, halt, ne? Ja, ja, aber ich verstehe, gesundheitlich ist mir das egal, da ist der Honig gut für mich sogar. Nee, ich meine, deine Ernährungsweise finde ich ja gut, dass du das halt gesundheitlichen Aspekt her machst. Ja, genau. Also das ist ja auch nicht verkehrt. Ist ich weiß auch. Nicht, isst du, also Butter und so isst du auch nicht? Nein. Und Margarine? Margarine, ja. Ist aber das ist ja auch pflanzlich, ne? Ja, ja. Aber das ist doch 75% Salz. Ach, die armen Salztiere, Mensch. Das ist ungesund. Da werden die Salzstöcke ausgebeutet. Ja, genau. Ja, am besten isst du gar nichts unter der Wurst. Richtig. Isst du die Wurst auch ohne Brot? Welche Wurst, Mann? Yeah. Jetzt für uns Normalos, sag ich mal. Also, ich für sag uns mal, wie fleischfressende Tierausbeuter. Das mag ich überhaupt nicht hören, sowas. Was denn? Tierausbeuter und Eisfresser und so. Das finde ich blöd. Also ich meine, das ist nun mal in der Natur des Menschen, dass man das Tier isst. Fressen und gefressen werden. Ja. Und dem Löwen geht's auch nicht schlecht. Mhm. Also von daher ist es ja nicht nur der Mensch, der andere ist. Nee, vor allen Dingen, das ist halt eben so. Und jeder soll das essen, was, wo er Lust drauf hat. Genau. Sorry, wenn ich unterbreche, aber apropos, Lust drauf, statt der Bobbe, sonst noch irgendwie eine Serie-Empfehlung, Buch-Empfehlung? Nee, Empfehlung nicht, aber was ich gesehen habe, dass es ja jetzt anscheinend eine neue Serie gibt, die heißt Dracula, die ist die Woche angelaufen. Hat da jemand was mitbekommen, angeschaut? Ja. Und? Mitbekommen, aber nicht angeguckt, eingeschlafen. So spannend. So gut war sie. Also Vorschau. Genau, also die werde ich mir mal anschauen. Ich habe sie mal aufgenommen. Mal schauen, ob das was taugt oder nicht. Ich habe sie mal gerade gepostet hier im Chat. Die alte Geschichte neu erzählt. Sag mal Bescheid, wenn du das angeschaut hast, ob es sich lohnt. Ja, vielleicht schaue ich es mir jetzt noch an. Mal schauen. Also hier in dem Link ist auch der Trailer dabei. Nachdem Manu und ich erst vor kurzem in einem Dracula-Film waren. Aber ich glaube, erstmal die Schnauze voll. Ja, gut. Wie gesagt, Leute, dann denke ich mal, war's das für heute. Schön, dass ihr es bisher wieder ausgehalten habt. Danke an den Chat. genau. Und dann hätte ich gesagt, wenn ich jetzt da das blöde Fenster aufkriege, warte mal, wenn Termine noch eine Pause einbaue. So. Und. Eine Pause? Jo. Didi. Und dann bedanke ich mich einmal ganz recht herzlich beim Bobs und Bob. Es war mir ein Fest, danke. Beim Muffelewuff. Jawohl, danke an alle und einen schönen Abend. Danke an den Kai. Ja, mir war es natürlich auch wieder mal ein Fest und denkt immer dran, beim Eurotruck-Simulator immer schön rechts fahren und langsam. Danke. Blinken nicht vergessen. Manu. Jo, danke auch an alle. Ich mach's heute kurz, mir tut der Mund weh. Danke an die Strukturpuppe. Danke an alle und noch an Muffelwurf fürs Wiederschreiben. Ich glaube, ich habe irgendwas vergessen. Ich war kurz nicht da. Egal. Dann sage ich auch danke an den Raiden. Ja, gerne doch. Und dann denke ich mal, was das für heute. Ja, was kann er mehr was? Dann bleibt uns nur noch eins zu sagen. 3, 2, 1. Servus. Was war denn das? Das war mein Bauch, nein. Das waren keine lippischen Brüllkäfer diesmal. Sag mal, geht die Pfarrersfrau jetzt da zum Gegenangriff über, Bob? Weil sie jetzt da die Glocken läutet? Das, nee, das war nicht bei mir, das war Streptopoppe. Ach so, okay. Also den Sendungstitel finde ich gut, vor allem, weil das Thema kein einziges Mal erwähnt wurde. Ja, können wir so lassen. Ja, weil dann wird es bestimmt gehört und bis zum Ende und dann, hä? Und wo ist es jetzt da? Perico. Perico, the Godfather of Podcast. Ja. Schön, dass wir jetzt natürlich den Sendungstitel gespoilert haben in der Live-Sendung. Ups. Wieso? Was für ein Sendungstitel? Showroom. Da waren wir doch noch nicht live. Sind doch noch live. Das ist verraten. Ups. Jetzt muss man einen anderen Titel nehmen. Müssen wir einen anderen Titel nehmen. So. Das machen wir nämlich nicht. Hat doch keiner mitbekommen. Ach so, oh, scheiße. Ah ja. Das ist halt immer irgendwas. Ich überleg grad. Was ist denn mit dem Görg? Kein Lebenszeichen bis jetzt. Langsam mache ich mir Sorgen. Wolltest du ihm doch eine E-Mail schreiben? Ja. Ich habe echt eine scheiß Zeitmanagement. Ich schätze, mit dem Görg ist es wie mit dem Holzmichel. Stimmt, den muss ich auch noch reinmachen. Sollte mal irgendwas. Naja, gut. Haben wir sie nicht gesucht. Raiden, es geht auf 22:30 zu, ich glaube. Ja, ne? Ins Bett. Zeit für dich. Mhm. Danke an den Chat, schön, dass ihr alle zahlreich erschienen seid. Und so rege teilgenommen habt, muss man ja auch mal sagen. Mhm. Niklas, ist ja richtig was los hier gewesen. Oh. Ja. Ja. Hammer. Gab's wieder was zum Lachen? Puh, war ich nicht. Nicht ganz so schlimm. Nicht so wie beim letzten Mal, wo ich mich am Feld fast hinschmeißen musste. Was? Wie war das? A boy and his tree. A boy and his tree. Raiden ist verfolgt dich. Abu Yandri. Abu Yan his tree. Oh Mann. Immer griffbereit. Das legen wir uns auf den Buzzer und immer, immer noch drauf. Das ist, das ist von Christian das Streamer-Zeichen, das Benachrichtigungszeichen, wenn eine neue Message reinkommt. Ey. Da kann er wieder lachen, der Bob. Er ist nicht. Ja, das passt. Ich will das auch. Ich schick's dir. Danke. Oh Mann. Ja gut, Leute, ich bin raus. Vielen Dank fürs Mietmachen. Von daher muss ins Bett. Man wird nicht jünger. Ja, mach's gut. Wir machen noch ein bisschen weiter hier. Jawohl. Und ja. Dann. Danke dir, Raiden. Danke. Gut, ne? Ciao, Raiden. Ciao. Tschüss. So, jetzt wo er weg ist. Okay, nehmen wir wieder auf und los geht's. Wir sind noch live. Die Aftershow-Party. Ja, eben, deswegen. Ja, ich bin dann auch mal weg. Mein Mundwerk etwas schonen. Es ist genug Strapazit für heute. Gut's nicht, Leben. Schlaf dich schön gesund. Ja. Kann nur besser werden. Genau. War nur gute Besserung. Danke, jo, servus. Gute Besserung. Na. Ciao. So, ich werde uns mal hier jetzt da offline nehmen. Ja. Denn auch ich muss irgendwann ins Bett. Macht's gut, ihr Chatter und Chatterinnen. Jo, ciao. Oh. Christian, ich habe mir überlegt, wir könnten am Freitag nach dem Essen noch in Bandsberger Straße 131 fahren. Das überlegen wir.